Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Willkommen zum Greifenklaue-Podcast. Heute mit Olaf Buddenberg. Sag auch noch deinen Vornamen. Hab ich doch. Was? Skandal. Ja, also Agame ist ja auch ein Handle von mir. Dann mit und Christophorus. Hallo. Und Greifenklaue. So, jawohl. Wir wollen heute einmal durch die Blaugo-Quest gehen mit einem Rückblick auf 2019. Uns das ein oder andere noch zu erzählen haben und wollen dann noch auf ein bestimmtes Produkt einen längeren Ausblick hegen. Da kommen wir dann noch zu. Süße Vergangenheit. Ich fange mal an. Welches Rollenspielereignis war für dich am prägnantesten, lustigsten oder einprägsamsten in 2019? Fangen wir bei Christoph an. Oh ja, das ist noch gar nicht so lange her. Meine vergangene D&D-Runde, die ich neu angefangen habe. Storm. Okay, Entschuldigung. Ja, war jetzt Ende Dezember vergangenen Jahres. Weil da waren, haben wir noch zwei ganz frische Rollenspieler teilgenommen. Sprich, die auch noch gar nicht Kontakt mit Rollenspielen hatten. Die hatten, wurden dann von dem Spielleiter, der das geleitet hat, quasi eingeladen, sich das mal anzugucken. Und die waren auch sofort, also wir spielen gerade Storm King's Thunder, die Kampagne. D&D 5. D&D 5, genau. Und die waren auch sofort Feuer und Flamme für das Rollenspiel, für das Setting, Vergessene Reiche, wo das ja spielt. Und da haben die immer mal wieder auch dann zwischendurch Fragen gespielt und die waren so richtig interessiert. Und haben sich auch gleich super gut eingefunden. Das hat mit denen echt Spaß gemacht. Ich hatte aufgrund der Charakterkonzepte von den beiden eher so ein bisschen schon mal ein Bedenken gehabt, dass das nicht ganz gruppenkompatibel ablaufen würde, aber sie haben mich eines Besseren belehrt, das hat ganz gut funktioniert, hat Spaß gemacht. War also weiterhin ein Gruppenereignis und kein Charakter versus Charakter. Ja, Gott sei Dank. Ja, gab es bei dir was, Olaf? Puh. Ich habe irgendwie viel zu wenig Rollenspiel gespielt 2019. Insofern so richtig in Erinnerung ist mir da vielleicht unsere, weil du auch dabei warst, das Bare Bones RPG, was ich mit dem Zufallsaus oder mit dem genau, wo ich halt die vom System angebotenen Adventure Hook Auswürfel Tabellen quasi benutzt habe und daraus dann in quasi wirklich ad hoc so ein kleines Szenario zusammengezimmert hatte, was dann doch irgendwie ganz witzig wurde. Also ich will mich nicht selbst loben, aber es lief ja, ihr habt ja auch alle mitgemacht und da war ja auch jemand Neues bei. Ich weiß gar nicht, noch der andere Spieler, ich erinnere mich leider jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, der war neu oder zumindest kannte er das auch nicht, aber die haben sich, also alle, die dabei waren, waren halt gleich drin und es war dann ja auch ein bisschen Gonzo alles mit Zeitreise und Pipapo, obwohl es war halt Fantasy. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, man hat dem Abenteuer nicht angemerkt, dass es sozusagen ein Häkchen zusammengeschustert war sozusagen. Also es hatte schon seine Kontinuität sozusagen. Das war auf jeden Fall ein ganz cooles Abenteuer, das stimmt. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, meine Genesis-Runde. Du als Experte, wie spricht man es aus? Also ich denke schon, dass die Idee dahinter ist, es als Genesis auszusprechen, als Schöpfung, auch wenn es sich mit Sys als System hinten schreibt. Ja. Insofern denke ich, Genesis ist schon richtig. Ich wüsste jetzt nicht, dass dieses im Englischen anders aussprechen würde. Ja. Das ist ja der Nachfolger vom Star Wars FFG-System oder quasi das Universalsystem dazu. Das hat in unserer wöchentlichen Braunschweiger Gruppe sehr gut funktioniert. Wir haben anderthalb Jahre Star Wars gespielt. Und ja, jetzt seit Anfang des Jahres, also Anfang letzten Jahres, mit Genesis fortgesetzt. Da das Setting von Android benutzt, der Brettspiel Cyberpunk-Welt, In the Shadow of the Beanstalk, also eine riesige, übereinander gebaute Stadt, wo dann auch der Mondfahrstuhl sozusagen ist, oder der, nicht der Mondfahrstuhl, der Orbital-Elevator-Fahrstuhl, genau, die Ranke. Und ja, da darum gedreht hatten wir auch ein Abenteuer. Wir hatten nämlich unter anderem quasi Zugang zu Containern dazu gefunden, wie man die sozusagen, mit welchem Code man die aufkriegt, um da was zu schmuggeln. Und haben die quasi an zu viele Leute weiterverkauft. Ja, insgesamt ist die Runde auf jeden Fall wieder sehr angenehm. Wir sind diesmal eine Gang. Der Spieler beschreibt sich manchmal als Nachbarschaftswache. Wir haben sie aber schon ein bisschen, spielen ein bisschen die finstereren Typen. Aber ich sag mal so finster harmlos die Ebene. Das ist also halt noch so ein bisschen. Es bleibt lustig. Und das ist halt ganz, ganz angenehm für eine Abendrunde. Also Schurken, aber nicht jetzt, die dann nachts in den Gassen Leute abstechen. Also ja, außer gegnerische. Ja, das ist so. Also, genau, also du würdest sagen, ihr spielt evil Characters, aber die sind nicht so evil. Genau. Okay. Ja, manchmal gibt es schon harte Entscheidungen. Also ja. Wir hätten unter anderem den Auftrag bekommen, für jemanden die Tochter zu finden. Und uns war dann klar, wenn der die in die Finger kriegt, dann wird er sie höchstwahrscheinlich umbringen, um sozusagen das Erbe selber einzustreichen und dass das nicht an die Tochter fällt. Mhm. Und tatsächlich haben sich die Spieler für den einfachen Weg entschieden. Bis auf meinem Charakter wollten alle, dass die Tochter dann... Ach, ja, wollten das einkassieren. Das hatte aber im Nachhinein sehr bittere Konsequenzen für uns, weil der Typ uns jetzt auf dem Pelz sitzt und uns loswerden wollte. Also es war, fand ich sehr schön, dass sich das noch negativ ausgewirkt hat für uns. Ja, sehr gut. Und vielleicht im Nachhinein recht hat. Mir fällt gerade noch ein, was mir auch ganz gut gefallen hatte. Das war, da wo ich selber mitgespielt habe, das war die Hahnmaster-Vorführung auf dem Rollenspiel-Ding. In Wolfsburg und aus dem Forum Cole Grabens hat er das ja geleitet und ja, war auch irgendwie cool. Also nach langer Zeit hast du das Thema wieder gespielt, ich habe mich da kaum noch dran erinnert. Und irgendwie war das Abenteuer irgendwie nett. Also nett im besten Sinne nett. Also ja. Diese zusammengewürfelte Reisegruppe und ich habe da ja wirklich jemanden gespielt, diese junge Novizin, die wirklich jetzt mit klassischen Fantasy-Tropen gar nichts zu tun hatte. Ja. Also war jetzt keine Kämpferin und sonst irgendwie was. Ist auch gut ins Thema reingekommen, sag ich mal. Fand ich. Oder in die Rolle reingekommen. Ich zum Beispiel war am Ende total von der Entwicklung überrascht. Also von dem Twist, den das Abenteuer genommen hatte. Ja. Ich hatte zwar schon auf dem Schirm nach, ging unter anderem um so ein wie war das, böses Buch oder böses Machwerk oder böses Artefakt? Das war der Dolch, ne? Ja, stimmt. Und ich hatte irgendwas hatte ich noch im Zusammenhang mit dem Buch da und hatte mich dann auch bei dem Schloss her nach der Bibliothek erkundigt und so weiter. Hat aber gar nicht auf dem Schirm, dass das vielleicht, es hatte eine ganz andere Wendung genommen. Sagen wir mal, das soll hinreichen. Man kann ja, ohne das Abenteuer zu verraten, ich weiß jetzt eh nicht mehr, wie es hieß, aber der Twist war eben, dass einer der anderen Spieler eben noch eine Agenda hatte, von der niemand was wusste. Ja, ich habe das auch einmal als ganz junger Spielleiter in einem Abenteuer, wo wir auf der Rückfahrt mit den Pfadfindern aus Polen nach Deutschland waren, in ein Abenteuer eingebaut, das halt auch ein Kriminalfall innerhalb von Havena, noch DSA-Hintergrund. Ja. Und habe dann vorher mit einem der Spieler, also habe ich mit jedem Spieler vorher gesprochen, allerdings nur aus dem Grund, weil ich mit einem gesprochen habe, dass er auch der Mörder ist, sozusagen. Und das war natürlich die Auflösung für alle, die riesen Überraschung. Ich erinnere mich noch, dass der Wirt des ihrer Unterkunft gefoltert wurde, weil er der Einzige sein konnte, der das wusste. Natürlich haben sie sich gedacht, dass sie selber auch alle das wissen, logischerweise. Das war sehr, tolle Auflösung. Da musste wieder ein NSC aus Meta-Entscheidungen leiden. Nein, es war ja keine Meta-Entscheidung, es war ja schon so die Beobachtung. Ja, weil ist der Einzige, der es doch wissen kann, außer uns, vielleicht ja, der Wirt. Ja, weil in der Regel Meta meine ich, weil die meisten Spieler annehmen, wir als Gruppe sind ja völlig außen vor. Also ne, wir können es ja, ja nicht sein, so meine ich. Ja, das hatten wir damals bei Vampire aus der alten Welt, als wir das noch gespielt hatten. Da war das auch. Da war auch einer in der Gruppe, hat direkt am Stecken. Ja, das war ich! Das war jetzt aber keine Überraschung. Ja, das war auch sehr schön. Hat auch bis zum Ende hat das auch. Derjenige, der mich in den Vulkan schubsen wollte, wohlgemerkt. Ja. So hätte Herr der Ringe auch ausgehen können. Ja. Apropos Wirt, ja, bevor wir hier verwunderte Zuhörer haben, was im Hintergrund gerade läuft. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir gerade eh in geselliger Runde hier zusammensitzen, dass wir so ein bisschen Tavernen-Crawl im Hintergrund laufen lassen. Tavernen-Crawl. Nicht schlecht. Von Tabletop Audio. Genau. Weil es einfach noch geselliger wirkt. www.tabletopaudio.com. Ja, sehen, ob das wörtechnisch auch gut klappt oder ob das dann eher zu laut eingesteuert ist. Oder, naja, wir werden sehen. Und das gegebenenfalls mal wiederholen. Jetzt kommt jetzt Frage. Tavern Crowd sagen, aber wir für Crawling. Das bringt mich auf eine Abenteueridee, danke. So, wie oft bist du 2019 zum Spiel gekommen? Was wurde am meisten gespielt? Welches System hast du neu kennengelernt? Genau, bei Olaf hat er schon Harnmaster und Bareborns Fantasy, habe ich hier nämlich auch mal gesehen. Ja, das waren ja noch ein paar mehr Sachen, die auf dem Rollenspielding liefen. Aber als eine Runde, die noch, glaube ich, 2019 noch lief, wir hatten sie dann aus persönlichen Gründen dann immer beendet. Das war meine D&D-Runde, die ich geleitet habe. Das war mit, also meine eigentliche Traveler-Gruppe, in der ich selbst Spieler bin. Der Spielleiter hatte da eine Auszeit erstmal erbeten. Und daraufhin habe ich dann dort D&D geleitet. Ja. Und zwar das berühmte Lost Mines. Lost Mine auf Phandelver aus dem Einsteiger-Set. Schon einige Male Thema hier. Ja. Im Podcast gewesen. Und echt einer der besten Einsteigerkampagnen, die ich kenne. Ja. Wirklich ein cooles kleines Ding. Ich finde auch, man muss es gar nicht einsteigen, kann man hier nennen. Das ist richtig, auch für ganz normale Leute gut zu spielen. Frage an dich. Das heißt ja manchmal Phandelver, manchmal Phandalin. Weißt du den Unterschied? Nee, die deutsche Ausgabe der Einsteigerbox hat die sagen beides immer an verschiedenen Stellen, deswegen habe ich das mal recherchiert. Oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, sie haben den Ort irgendwie umbenannt im Deutschen. Ja, meinst du, auf Englisch heißt es nur Phandelver? Nee, Phandelver ist ein Pakt in dem Abenteuer. Den Phandelver Pakt und genau, den Ort Phandalin. Ja, okay. Vielleicht ist es so rum, ja. Und der heißt irgendwie im Deutschen anders. Da müsste ich. Also ich glaube Phandalin oder Phandalin ist der englische Begriff. Ja, ich meine auf Deutsch ist es auch Phandalin. Ich werde das, wenn ihr gleich eure Sachen schildert, mal recherchieren. Ich habe beides da, das Englische und das Deutsche. Sehr gut. Ja, ich könnte mal. Ja, also das war sozusagen meine. Also die eigentliche längere Runde dort, die eben außerhalb der Rollenspielveranstaltung, die wir monatlich haben, läuft. Und insofern, ja. D&D ist sozusagen das meistgespielte System für mich gewesen. Genau. Ja, und bei Neu kennengelernt, Wes und Growie von Warhammer 40k hast du noch einmal geleitet. Auf ein Ding. Was habe ich geleitet? Warhammer 40k Wrath and Glory. Ach, stimmt. Spiel ausgeblendet. Also nicht, weil es so schlecht war. Okay, ja, das stimmt. Das ist eine längere Geschichte. Ich sag's euch, ich habe echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber ja, das Wrath and Glory, was ja jetzt momentan irgendwie so ein bisschen in der Neuausrichtung ist, das habe ich da geleitet, die englische Fassung. Ja. Also das neue Warhammer 40k System. Ja. Genau, und ich habe hier noch, du hast noch die Runde mit Warhammer 4. hast du auch schon noch geleitet. Genau, das war aber auf Mode und Spiele. Mode und Spiele. Aber ja, wie gesagt, ich sagte ja eingangs, ich habe eine Menge gespielt und geleitet. Genau. In dem Sinne eine Menge, also aber eben nur auf diesen Veranstaltungen. Ja, Immer nur ein System für einen Mannetag. Genau. Die neuen Systeme, die man kennengelernt hat, habe ich hier nämlich auch stehen. Mhm. Und das. Genau. Warhammer 4. habe ich bei dir nicht mitgespielt, aber wir haben ja quasi als neue Runde die Orhammer-Runde begonnen. Ja. Als Großschwerter, Karoburger Großschwerter. Genau. Ja, Star Wars wollen wir nicht ganz über den Tisch fallen lassen. Oder war das Anfang 18? Nee, das war Anfang 19. Nee, das 19, war auch ne? Anfang 19, genau. Genau. Schade, dass das nicht. Und meine häufigste Runde war dann die schon erwähnte Genesis-Runde. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten habe ich noch gespielt in One-Shots. Also Beyond the Wall mal als Spieler, Schatten des Dämonenfürsten bei dir, D&D 5 Conan bei Gordon. Genau, sonst haben wir es, sagt man schon. Ja, achso, und Dungeon Slayers darf ich nicht vergessen. Das ist bei mir auch noch ein größerer Posten, weil ich allein auf drei Dungeon Slayer-Cons war. Und natürlich D&D 5 Lost Man auch von der Reserve geleitet habe. Ja. Und zwar in zwei Runden. Und nächstes Jahr kommt noch einer dazu. Yay. Ja, sehr gut. Auch eine verlorene Miene von mir. Ja, genau. Wenn ich nochmal für die Gruppe in Hankensmittel leiten. Ah ja, hat sich so ergeben, dass ich auf dem ersten Dungeon-Slayer-Con das einmal geleitet habe für Christian. Und er hat mir dann offenbart, sozusagen, als hätte er erstmal einiges gekauft von Dungeon-Slayers. Er gesagt, dass er gerne mit mir spielen würde und sich darüber freuen würde. Und dann hat sich irgendwie bei den Neujahrsvorsätzen ergeben, dass noch einer aus Hankensmittel gerne nächstes Jahr eine Kampagne spielen würde und sich D&D 5 dafür wünschen würde. Und dann habe ich sozusagen dort zugesagt, das mal im Rahmen ihres Brettspielmontages vielleicht einmal im Monat zu machen. Ja. Ja, was hast du für am meisten gespielt? Ja, ich glaube, das sind beide Sachen. Ja, ja, D&D 5, die verlorene Minen von Delva, was du geleitet hast. Ja. Und entsprechend dann die Ohrheimer-Runden. Also jetzt die aktuelle, die jetzt... Also die war erst einmal, ne? Die war jetzt erst einmal, ja gut, stimmt, die war jetzt einmal. Ich meinte aber noch die Star Wars Runde, die dann auch relativ schnell wieder eingeschlafen ist, leider. Weil das Setting halt eigentlich ein ganz cooles war. Mit den, als wir... Ja, der Spieler, der Rücken so aufgeschränkt sein. Ja, sollte aktuell nicht. Ja wieder, leider. Ja, genau. Ja, und halt das eine oder andere, bei einem einen oder anderen One-Shot habe ich auch mit teilgenommen. Beim Ding. Ich weiß auch gar nicht mehr im Detail jetzt genau weiß, Erinnerung habe, was wir da so alles Cthulhu zum Beispiel mitgespielt. Ach so, ja Gott, das habe ich ja völlig, das habe ich ja völlig verdrängt, natürlich. Die Cthulhu-Runde von Felix, die wir ja so jetzt im dreiwöchigen Turnus spielen. Stimmt, ja klar, natürlich. Das ist wahrscheinlich noch öfter gewesen als D&D 5. Hält sich, glaube ich, jetzt die Waage. Okay. Ich gewinne den Eindruck, dass. Je länger wir über die Vergangenheit reden, betrifft den nur das letzte Jahr, desto mehr erinnern wir uns wieder an einige Dinge. Ja, man muss sich erstmal anstoßen. Ja, ja, ist so bei uns alten Männern. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo sich die mit drei Damen, die dann irgendwann sagten, Mensch, sind wir alt, die aber so gesprochen haben, dass sie mindestens zwei Generationen jünger sind als ich. Da kam ich mir dann sehr alt vor. Ja, zwischen 20 und 30 wahrscheinlich. Oh, habe ich laut gesagt? So. So alt sind wir. Hau die nächste Frage raus. So, jetzt kommt die Hammerfrage. Welches Rollenspielprodukt 2019, aber nicht unbedingt aus 2019, ist dein Produkt des Jahres? Ja. Wir wissen, was wir antworten müssen. Also. Dungeon Crawl Classics. Richtig. Auf jeden Fall erst erschienen. Genau, darüber wollte ich ein bisschen länger sprechen, aber habt ihr noch ein anderes? Also für mich ist es eindeutig das Produkt des Jahres. Ja, ich muss das natürlich auch sagen. Also nicht, da ich da mitgewirkt habe. Nein, also ist es schon natürlich für mich ein gewisser Stolz ja auch da. Und ich würde es schon als das Produkt des Jahres für mich auch wählen. Es war, ja. War schon ein Erlebnis, als das Ding da ankam in der Deluxe-Ausgabe. Und man dann sozusagen das fertige Produkt, an dem man halt mitgewirkt hat, dann in Händen halten konnte. Das war schon, denke ich, das Highlight des Jahres. Natürlich habe ich auch viele andere Sachen noch im Laufe des Jahres gekauft und angeguckt. Aber das sollte das Produkt des Jahres für mich sein. Ja. Wie viele Seiten hast du ungefähr übersetzt? Ich meine, ich habe, ich will mich jetzt da nicht... Kann sein, dass ich auch irre, aber ich meine, ich hatte den Löwenanteil. Ich habe nämlich das gesamte Magiekapitel übersetzt, ja, inklusive der ganzen Zaubersprüche. Und das ist schon echt ein Brocken gewesen. Ja. Das, da ich das Buch hier liegen habe, kann ich ja mal kurz gucken, wie lang das ist. Wenn ich das schnell finde. Und das ist von Seite. Oh Gott, Zauberkundigen Zauber. Seite 100 ungefähr fing es an und das geht dann bis 250 oder so. Keine Ahnung, also bestimmt 150 Seiten, keine Ahnung. Sag ich jetzt mal so über den Daumen. Hm. Ich weiß es nicht mehr, es kann auch weniger gewesen sein. Das ist gerade schwer zu sagen. Das ist auch ein Schinken. Aber ist ein. Ist ja, am besten gleich nach draußen, oder? Mach ich. Kannst auch nochmal. Irgendwas. Ja, als wir nochmal das durchlesen möchten. Themenmäßig. Ja. Ja, was würdest du sagen? Gibt es für dich auch noch ein anderes Produkt des Jahres? Oder? Ja, also für mich ist es nach wie vor, auch wie 18, D&D 5. Das macht mir nach wie vor noch am meisten Spaß. Einfach weil es ist so schön fluffig, es läuft einfach. Wie oft hast du DCC gespielt? Dieses Jahr gar nicht, letztes Jahr auch nicht. Erkenne deinen Fehler. Ja. Ja, okay. Aber ich erinnere mich an deinen Jahresvorsatz für 2020. Ja. Eine DCC, ein DCC-Abenteuer leiten. Inkorrekt steht da nicht drin. Klar, dann habe ich dir das jetzt auf den Weg gegeben. Ja, soll man natürlich. Ich dann teilnehme dann natürlich als Spieler. Ja, ich hoffe, als Mitwirken daran hoffe ich natürlich auch, dass es einschlägt, dass Leute es so toll finden wie wir, glaube ich, auch alle jetzt am Tisch. Ja. Diese Art von Rollenspiel natürlich auch dann mögen, die das DCC RPG halt forciert oder unterstützt. Wäre ich schon froh. Also, ich wünsche ihm ja auch einen Erfolg als Mitübersetzer. Ja, ich hatte mich ja beim Crowdfunding leider doch nicht beteiligt. Ich hatte den Gedanken gespielt. Heretiker! Und ich äußerte mich ja schon im Forum. Jetzt bin ich im Nachgang ja doch ein bisschen neidisch, wenn ich das hier so sehe. Das macht einfach echt was her. Das ist nur das Buch. Das ist nur das Buch, ja. Paket war ja noch einiges mehr. Unter anderem Aufkleber, die du überlebt hast. Klammer auf, also nichts, was du brauchen würdest. da sind echt lustige Gimmicks bei. Ja. Ein sehr, sehr schönes Crowdfunding. Ich habe auch nicht teilgenommen, aber ich habe zum Glück einige von Olafs Kapiteln fahrenlektoriert. Einige wenige, kann man schon fast sagen. Und dafür auch ein solches Machwerk bekommen, was mich sehr erfreut hat. Ein Machwerk? Mein Kapitel war ein Machwerk. Ja, also ich will noch mal ganz kurz Christophorus beipflichten, dass insgesamt gesehen, wenn man sich das Jahr anguckt, dass das D&D 5 halt weiter stark läuft. Dass ich insgesamt mit der Veröffentlichungspolitik von Wizards of the Coast eigentlich relativ zufrieden bin. Insofern ist es schon so, ist auch übergreifend über das Jahr gesehen ein tolles Produkt, ein tolles Rollenspiel. Und ich habe darüber nämlich kürzlich nochmal nachgedacht, quasi auch so mein persönlicher Rückblick mal so auf einige Systeme. Und ich weiß noch, dass ich äußerst skeptisch war, als die D&D Next, damals noch genannt, diese Edition angekündigt wurde. Ja. Und das große Versprechen da ausgerufen wurde, man wolle Spieler aller Editionen irgendwie mal wieder vereinen. Das habe ich also eher verächtlich schnaubend so abgetan. Also dachte, ja, wie soll das denn gehen? Marketing-Sprech. Klar ist es nicht wirklich so. Also es gibt natürlich nach wie vor die Liebhaber ihrer Edition, die sie weiterspielen. Das ist auch alles schön und gut. Aber tatsächlich sind so viele Stellschrauben in D&D 5 drin, dass du wirklich ein relativ simples D&D, was eben tatsächlich erinnert an die früheren Editionen, spielen kannst, als auch ein taktisch vollgestopftes mit zig Sonderregeln und wie du es halt vielleicht noch von 3.5 kennst oder eben von 4 vielleicht nicht, was meiner Meinung nach auch gut ist. Ich war nie ein Fan davon, aber also sie haben wirklich, also es ist ein tolles System geworden, finde ich wirklich. Das muss man einfach mal so sagen. Und die Behutsamkeit neuer Regeln und tausender Splatbooks, die eben nicht erscheinen, in so einer starken Frequenz, spricht nochmal dafür, dass die das momentan gut im Griff haben. Ja. Ich würde mir zwar mehr Einzelabenteuer wünschen, also diese von Level 1 bis 15 Kampagnen, die diesem Adventure Path folgen, den Pathfinder begründet hat, so ein bisschen. Ja. Die, ja, Da gibt es ganz tolle Sachen und die Kampagnen sind eigentlich auch alle relativ gut, aber ich würde mir wünschen, so ein paar einzelne Sachen, die man irgendwie auch mal dazwischen bauen kann. So gibt es Beispiel Ghost of Solmars sind ja letztlich auch 7 Einzelabenteuer, meine ich. Ne? Ja, stimmt, ja. Ja. Da gab es dann auch den Band mit einigen D&D-Klassiker-Abenteuern, die sie für die 5. Edition umgesetzt haben. Diese, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, was steht hier im Regal. Das mit der Taverne, wie hieß es denn noch? Tales from the Yawning Portal. Ja, genau. Ja. Eine legendäre Taverne in Tiefwasser. egal. Müssen wir nicht weiter vertiefen. Ja, da sind ein paar Einzelabenteuer drin, aber. Ja, also online, wenn man online ein bisschen sucht, dann findet man da auf jeden Fall was. Es gibt ja auch ganz viel diese Pay What You Want-Dinger. Ja. Es gibt ja, darf man nicht vergessen, die DM Guild, Dungeon Master Guild. Ja. Da hast du auf Englisch quasi tausende Sachen, aber auch auf Deutsch gibt es da mittlerweile 30 bis 50 Abenteuer. Ja. Also ohne da jetzt Schleicherung machen zu wollen, aber die Webseite dnddeutsch.de, die bietet da echt super viel, oder stellt auch mal super viele Sachen dann vor. Ja. In der Hinsicht, da stöbe ich auch ganz gerne mal. Du meinst jetzt aber die Abenteuer, die sie zu den jeweiligen Story Paths dann. Jein, also die, zum einen greifen da ja mit rein. Zum einen gibt es ja die Adventure-Guild-Sachen. Ja. Also das ist ja das, was unter anderem auch beim Roten Spiele immer wieder gespielt wird. Genau, aber wie sind in der Regel, glaube ich, Abenteuer, die offiziellen davon, die zu dem jeweiligen aktuellen Kampagnenpfad quasi spielen. Also das sind sozusagen richtig Peripherie-Abenteuer für beispielsweise Rage of Demons oder Tyranny of Dragons oder so. Genau, man spielt sie schon einzeln, also jedenfalls beim Brot und Spiele werden die nicht in die Kampagne eingeschlossen, sondern alles klar. Immer für sich gespielt und machen auch so für sich Sinn, also würde ich schon sagen. Genau, da gibt es quasi auf Deutsch dann so, die haben dann die Flufftexte übersetzt und stellen die frei zur Verfügung. Mhm. Dann musst du dir halt das Englisch noch kaufen für die Werte. Und es gibt halt so mittlerweile 30 eigene Abenteuer, die in der Dungeon Master gilt, die man sich auch zulegen kann. Auf Deutsch. Ja, gut. Kommen wir zurück zu DCC. Was ist denn das Besondere an DCC, würdest du sagen? Ich? Ja. Es ist... Der hat ja sicher mit mehreren Besonderheiten, aber vielleicht die Besonderheit? Oder gibt es überhaupt die Besonderheit? Die Besonderheit ist die Art und Weise, wie sie das Magiesystem da drin gemacht haben. Also das nicht nur, weil ich das jetzt übersetzt habe, sondern es ist halt, es ist so krass und ich glaube, da einen Magier zu spielen dürfte einen Haufen Spaß machen, weil du halt so viel unvorhersehbare Dinge hast. Du hast ja eine große Anzahl an Würfeltabellen, vielleicht eine oder die andere jetzt sagen würde, oh nein, Würfeltabellen. aber man muss halt sehen, wie das Spiel integriert und allein die Möglichkeit von Zauberfehlschlägen und was da alles passieren kann, ist schon krass und eben, dass das Spiel eben die Charaktere nicht als die, es ist halt nicht High Heroic Fantasy, sondern es ist irgendwie dark and gritty und so düster und klar kann man das auch mit Humor spielen, aber die Abenteurer, die man da macht, die entstammen halt wirklich irgendeinem Allerweltsvolk. Was noch eine andere Besonderheit ist, dass du eben diese Wegwerfcharaktere am Anfang machst, also ganz einfache Leute, irgendwie der Schäfer oder irgendein Schmied oder sowas, die halt einfach aus der Not heraus losziehen, um sich gegen irgendein Übel zu stellen, dass da ihr Dorf bedroht und dann die meisten dabei dann natürlich irgendwie ihr Leben lassen, weil das wirklich sozusagen, man an die alten D&D-Sachen zurückdenkt, so eine Nullstufen-Charaktere sind. Die haben irgendwie zwischen 1 und 6 Hitpoints oder sowas. Ich glaube sogar nur die 4, oder? Kann sein. Das, vielleicht haben sie noch eine bessere Konstitution, wenn sie die würfeln, dass die eben zufällig erstellt werden und man ja aus dieser Zufälligkeit halt interessante Figuren kriegt, die würde man so nie, wenn man jetzt sagt, wir bauen jetzt mal Charakterkonzepte und erschaffen neue Figuren, nie so spielen würde wahrscheinlich. Also man würde sie nie überlegen, jetzt einen ich bin hier ein Schmied mit Konstitution 5 oder so. Und dann fängt man an, sich Sachen zu überlegen. Ja, der hatte irgendwie fast eine Staublunge oder was weiß ich was. Der hält dann einfach nicht mehr lange durch und oder ist schon alt. Oder naja, und diese ungleichen Figuren, von denen man dann wirklich einen Haufen spielt, werden in der Regel in diesen Abenteuern dann runtergemeißelt auf dann ein paar, die es vielleicht überleben. Und aus denen dann, die kriegen dann die erste Klasse, also die klassischen Charakter, Abenteurer, Berufe sozusagen, also Kämpfer oder Kleriker oder was auch immer. Und haben, sind dann immer noch nicht viel besser, aber sind sozusagen durch die Hölle gegangen, oder durch den Trichter gekommen. Durch den Trichter, wie es heißt, genau. Fleischwolf. Sind am Ende diejenigen, mit denen man dann weiterspielt. Und das ist irgendwie ein interessantes Konzept. Muss man natürlich mögen, aber das ist halt cool. Wie gesagt, und um das jetzt nicht zu lang zu machen, meine Antwort, aber die Tatsache, dass du halt dich mit echt übelsten Mächten einlassen musst als Magier, weil, ja, Magie wird dir halt nicht geschenkt und die war nicht dazu gedacht, dass die Charaktere, die man hier spielt, oder die Völker, die wirklich vollkommen verstehen, und so ist man sich dann, sieht man sich dann irgendwann, was weiß ich, außerdimensionalen Entitäten ausgesetzt, Dämonen, Fürsten oder irgendwelchen anderen finsteren Göttern, soweit das wäre für die Priester, aber ja, das ist sehr interessant umgesetzt. Ja, DCC wird häufig als OSR 2.0-System bezeichnet. Also ein normales OSR-System bildet ja sozusagen das klassische D&D ab. Und bei DCC haben wir jetzt den Fall, dass es das sozusagen fortentwickelt. Ich finde, man hat sich die in Häkchen Fehler von D&D oder das, was ikonisch ist, aber wenig Spaß macht, genau angeguckt. Also zum Beispiel, man stirbt häufig auf Stufe 1, hat dann aber keinen Charakter mehr, kann nicht mehr am Spiel teilnehmen. Oder mein Zauber kann einmal zaubern und kann dann nichts mehr machen. Das hat man sich genommen und dann zu spaßigen Teilen oder interessanten Teilen ausgebaut. Halt im Fall des frühen Todes, genau das hat man behalten. Aber man hat halt 4 Charaktere, sodass man durchaus eine gute Chance hat, dass zumindest einer überlebt. Oder die längeren Trichter sind ja häufig so konzipiert, dass man in der Mitte nochmal die Chance hat, zum Beispiel Gefangene zu befreien und dadurch nochmal einen neuen Charakter zu kriegen. Ja. Also das ist da... hat man das Element weiterhin, aber es ist quasi anders gestaltet und wesentlich spaßiger gestaltet. Bei den Zaubern ist das so ähnlich. Das sogenannte Vandensche Magiesystem basiert ja auf einer Textstelle von Jack Vance, und die kann man natürlich, also das ist halt die Stelle, wo ein Zauberer spricht und den dann vergisst, aus dem Gedächtnis. Die kann man aber auch anders interpretieren. Da steht nämlich nirgends, dass das jedes Mal so ist, dass er das vergisst oder so. Ja. Und DCC interpretiert das eben so, dass es abhängig ist von dem Erfolg des Zaubers, ob man ihn vergisst oder nicht. Und nur wenn man sozusagen schlecht würfelt, verliert man ihn aus dem Gedächtnis. Ja, das ist, finde ich, hat halt das nochmal sehr gut anders gemacht halt. Ja, das stimmt. Das ja, auch ist, ja, greift ja das da rein, dass man eben, dass die Magie auch bei jedem Zauberer anders ausgeprägt ist. Genau. Also allein, wie manifestiert sich die für diesen Zauberer? Der andere spricht den gleichen Zauber, sieht aber völlig anders aus. Genau, man hat ja dann auch immer einzelne Elemente, wie das aussieht, kann man sozusagen auswürfeln. Ja. Welche Nebeneffekte es hat, beispielsweise stinkt es nach Schwefel, wenn man zaubert oder irgendwie sowas. Okay. Und ja, durch die ganzen einzelnen Tabellen, über die man seinen Zauberer dann quasi definiert oder beim Sprechen eines Zaubers erst ermittelt, was genau passiert, entsteht halt diese nicht konforme Standardmäßigkeit, die man eben, die ja auch vielleicht ein Faktor bei D&D ist, da ist halt klar, dieser Zauber funktioniert immer genau so. Ja, also ja. Dein Cure Wounds macht immer so und so viele Punkte, genau. Heilung, vielleicht abhängig dann noch von irgendwelchen Leveln, aber letzten Endes er hat immer diesen Effekt. Unsichtbarkeit hat immer den Effekt und der ist halt exakt beschrieben. So. Das an sich ist ja nichts Schlechtes, aber es führt halt zu einer gewissen... Vorsicht. Gleichförmigkeit ja. bestimmter Sachen und irgendwann ist man auch nicht mehr so gespannt jetzt unbedingt. Und ja, es ist zwar Magie, aber irgendwie jeder kennt das schon. So, die Zauber sind halt so und so. Oder am Spieltisch wird halt schon gesagt, ja hier, du hast auch noch den und den Zauber, wenn du das jetzt machst, dann passt das. Aber bei VCC funktioniert das halt so nicht, weil du einfach nicht genau weißt, je nachdem dein Zauberwurf halt nicht gut genug ist, welche zum Teil außerordentlich unangenehmen Nebenwirkungen ja. da auftreten können. Und da diese, also es nimmt diese gesamte Standardmäßigkeit raus. Und auf der anderen Seite kann dein Wurf natürlich auch besser sein, als man ja. erwartet hat und dadurch den Tag retten sozusagen. Auf jeden Fall. Weil aus dem einfachen magischen Geschoss plötzlich die ganze Gegnerschar explodiert. Ja. Also das ist halt auch, deswegen meine ich eingangs, es ist super spannend, einen Zauberer zu spielen in dem System. Ja. Priester sicherlich auch bis zu einem gewissen Punkt. Also wir haben auch das tolle Bild mit den 6 Stufen eines Magiers, wo das so beispielhaft dargestellt ist und die 6. Sehr Stufe geil. Ist quasi nicht der Höhepunkt einer Macht, sondern ja. das ist so die 4. Stufe und beim 5. und 6. sieht man dann, wie er quasi zerfällt, wie Teile von ihm mutiert sind und so weiter. Also das ist schon ja. was der Preis der Magie ist einfach. Ganz genau. Weil, das stimmt, das ist ja eine weitere Besonderheit. Also das kann im Prinzip erstmal jede Klasse, nämlich Glück verbrennen oder generell Attribute verbrennen. Magier können darüber hinaus, glaube ich, auch ein Attribut oder mehrere Attribute verbrennen. Ja. Und Schurken können, glaube ich, auch mehrere Attribute verbrennen, können aber Glück schneller regenerieren. Genau, also um seine Würfe zu verbessern, kann man seine Attribute quasi runtersetzen oder verbrennen. Und also klar, wenn man konstig verbrennt, ist das ja sehr deutlich, dass man da in seine Lebenskraft geht oder die Stärke, dass man in seinen Muskel geht oder so. Allerdings, und dann, wie du schon beschrieben hast, kann das permanente Auswirkungen haben, die dann deinen Charakter maßgeblich verändern. Und man hat dann wirklich diesen Effekt, dass wenn du einem mächtigen Zauberer begegnest, dem siehst du das auch an. Der hat nicht bloß einen Rauschebart und einen Sternchenhut auf oder so, also um das jetzt mal ein bisschen albern zu sagen, sondern der sieht finster aus. Mhm. Und man sieht ihm an, welche Opfer der schon an wer weiß was für Wesenheiten gebracht hat, um seine Macht zu behalten. Also Palpatine. Ja, das wäre ein guter Vergleich. Der ist noch ganz gut davon gekommen. Ja. Genau, ja, das ist echt eine coole Sache in dem Ding. Wir hatten auf dem KeksCon, als wir doch da waren, hatten wir doch auch dieses schnelle Rollenspiel gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, wo du diese Zauber kombinieren konntest, wo du die Effekte kombinieren konntest. Ja. War das mit Ratten? Ratten im Gemäuer oder Ratten, ja. Genau, von Oindi, genau. Ja. Genau. Ich glaube, es hieß Ratten im Gemäuer. Nee, hieß es nicht. Ja, dann hieß es nur Ratten. Ja, ich glaube, es kann sein, dass es nur Ratten hieß, ja. Aber das fand ich halt auch sehr interessant, weil du da die Effekte auch von Zaubern auswürfeln musstest. Und, ja, beziehungsweise... Also ich meine aber nicht dieses Rollenspiel, wo man Ratten spielt. Das heißt auch Ratten. Ja. Mit Ausrufezeichen oder sowas. Genau, deswegen meine ich, das heißt auch irgendwie... Rats in the Wall heißt es im Original. Ah. Ich meine, sie haben es mit Ratten und Gemäuer übersetzt, dann, aber... Dann ist doch Ratten und Gemäuer. Christoph mag recht haben, dass es doch anders hieß. Ich krieg's aber gleich raus. Aber nicht den Zaubereffekt hat man ausgewürfelt, sondern man hat auf mehreren W6-Tabellen ausgewürfelt quasi einmal... Aber zum Beispiel, also ja, den Effekt, was weiß ich, dass es zum Beispiel ein Feuereffekt ist. Auf einer anderen hat man. Genau, und dann hast du noch den. Was ist. Genau. Also auf was es sich bezieht. Auf was es bezieht, genau. Zum Beispiel hast du dann Pferde und Feuer. Und dann könntest du dir selber einen Zauber dazu überlegen. Achso. Das war eine sehr witzige Sache. Und das hast du quasi Tag für Tag neu gemacht. Wenn es, glaube ich, etwas falsch gemacht hat, wir hatten dem Ganzen mehr Zauber zugestanden als laut Regelwerk. Zugedacht. Ja, und das Regelwerk war ja ein bisschen fragwürdig an manchen Stellen. Ja, war jedenfalls schwierig zu lesen oder es hätte einfach geschrieben. Aber ich habe es dann nachher nachgefragt. Von der Kreativität her war es halt auch sehr vielleicht überraschend. Ne? Also du konntest dann, wenn du gezaubert hast, musst du halt aus dem, was dir jetzt die Würfe vorgegeben haben, dann halt einen Zauber zusammenzimmern. Das Beste draus machen. Also ja. Das war einmal hier so ein schwimmendes Pferd oder das wie so ein Delfin durchs Wasser geschossen ist. Ja, es ging, wir haben Angelzeit gespielt damit. Ja, du jetzt was sagt. Das Abenteuer. Nee, das war mir nicht. Ich kenne das System auch nicht, aber klingt interessant. Ratten im Labyrinth war es. Labyrinth. Das war der deutsche Name. Genau. Ja, also das kostet 4 Euro. Und genau, ich hätte da tatsächlich sogar 10 Stück oder 15 Stück von gekauft, weil ich dachte, wenn die schon mal was mit für OSR machen, schönes Ding. Ich glaube, 16 Seiten hat das Heft. Und das sind auch generell, wenn man jetzt mit dem System nichts anfangen kann, da sind auch tolle W6 oder W36-Tabellen drin für Wildnis, Dungeons, um da schnell was zu kreieren. Also so mit Stichwörtern halt, ne, dass du mal zwei Stichwörter kombinierst und daraus was machen kannst. Mhm. Also nützliche Ressource auf jeden Fall. Auch für DCC. Ja, ich wollte sagen, Kleriker haben das Problem nicht, wollte ich einwerfen. Aber die können stattdessen ihre Götter verärgern. Ja. Wir sind jetzt wieder beim DCC. Genau. Nur dann. Das ist ein kleiner Ausdruck. Das springen wir am Bild hin und her. Ja. Das sind genau. Die Zuhörer gewöhnt. Ja, die haben aber auch, also dadurch haben ja die Kleriker da auch ein gewisses Risiko. Wenn sie ihre Götter verärgern, dann kann es halt eben sein, dass sie da einfach mal einen von Latz kriegen oder eben. Dass sie erstmal sagen, so hier geht jetzt erstmal gar nichts mehr, bis du nicht das wieder gut gemacht hast, glaube ich. Ne? Ja. Die in der Gunst wieder sozusagen aufzusteigen. Ja, ich denke, das Kleriker-System oder dieses generelle System, Götter, über die Götter Magie zu bekommen, hat da eben auch seine Auflagen und ist halt auch nichts Automatisches. Also, ja. Denn wenn wir mal überlegen, D&D als Vergleich letzten Endes fußt es ja auf dem Grund, auf dem OSR-Grundkern, ja. Sprich der D&D-Regeln, welcher Edition jetzt auch immer. Ist es ja so, dass wird es in den Regeln ja auch selbst in den frühesten D&D-Regeln meine ich beschrieben, dass halt Kleriker ihre Gunst verlieren können. Die Frage ist, wie oft wird das wirklich im Spiel umgesetzt? Weil, also meine Erfahrung über die Jahrzehnte war eigentlich, dass die Kleriker-Magie letzten Endes irgendwie genauso gehandhabt wird wie die Magie, die Arkane-Magie von Magiern. Ja, also das sind halt verlässliche Dinger, das passiert halt einfach mal. Und mehr oder weniger egal, wie sich der Spieler oder der Charakter jetzt verhält. Das ist jetzt mal natürlich jetzt pauschal gesagt, gibt bestimmt viele Spielleiter, die das beachten. Aber im Grunde. Was wolltest du? Die Nichtbeachtung kann ja auch gut zu Streit führen, halt wenn der Spieler meint, sich so im Kodex zu verhalten, der Spieler hat aber nicht. Und ja, und dann hat man diese Diskussion, ist das jetzt Willkür wieder? Ja, oder ja, man hat ja vielleicht noch eine andere Wahrnehmung der Situation. Ganz genau. Und manchmal gibt es eben einfach auch Sachen, die der Spieler nicht weiß oder die Spielerin, aber der Spielleiter und so. Und dann wird aber das Problem, man fühlt sich dann gegängelt vielleicht von der Spielleitung und denkt sich, das ist jetzt total scheiße, das kann ich ja gar nichts mehr machen, statt sich zu überlegen, okay, was könnte ich denn falsch gemacht haben? Naja, und hier in dem DCC ist es halt so umgesetzt, mehr oder weniger, dass du schon merkst, okay, es wird jetzt ein bisschen riskant auch, vielleicht sollte ich nicht mehr zu viel erbitten an diesem Tag von meiner Gottheit oder so. Und auch hier hast du, wie du es vorhin auch bei der Arkanmagie in DCC meintest, es kann aber auch ganz extreme Erfolge geben oder Situationen geben, in denen der Gott dann so dermaßen auf deiner Seite steht, dass er mal eben selber eingreift. Also das kann passieren, denn schickt er dir irgendwie erstmal, was weiß ich, sowas wie ein Wesen, das dir jetzt zur Seite steht, oder aber der, ich sag das jetzt mal salopp, haut mal den Berg gleich ganz platt oder so, nach dem Motto, so der Weg ist frei. Also das sind ja Extreme, aber eben auch da, wenn du eben hoch in der Gunst stehst und gottgefällig deinen Kleriker spielst, ist sowas halt möglich. Ja. Und das ist ja eigentlich außerhalb der Reichweite in den D&D-Runden, den meisten würde ich mal sagen, wie es da gehandhabt wird. Ja. Auch da, wie gesagt, ist es eben diese Kalkulierbarkeit der Zauber in klassischen D&D ist halt hier völlig ausgehebelt. Ja. Insgesamt finde ich, dass halt der vom Appendix N sozusagen der Sword and Sorcery Aspekt, das werden ja unheimlich viele Sword and Sorcery Bücher genannt, aber so stark haben die gar nicht einen Einfluss auf D&D wie zum Beispiel jetzt die Tolkien'sche Fantasy. Und das, finde ich, ist hier so quasi so umgedreht, dass man hier mit mehr Fritz Leiber drin hat als Tolkien sozusagen. Ich denke, das ist definitiv so. Also ein anderer Aspekt, der vielleicht auch besonders ist bei DCC, sich jetzt aber primär in den Abenteuern noch zeigt, ist, dass du halt nie wirklich so richtige Standardmonster hast. Ja, also die Monster selber sind in der Regel in fast allen Abenteuern für das System neue Schöpfungen oder aber starke Abwandlungen von vielleicht bekannten Grundmustern oder so. Hatte man ja so ein bisschen schon in den alten DCC-Abenteuern. Ich erinnere mich noch an den Ogre, der dann die Besonderheit hatte, dass irgendwie Verwirrung auf ihm lag. Also der Zauberverwirrung. Ja. Dass er dadurch überhaupt sozusagen für diese Stufe machbar war. In Häkchen. Oder ja, damit haben sie schon früher viel gearbeitet und jetzt haben sie das noch extremer gemacht, dass es halt noch mehr Neuschöpfung gibt. Oder es gibt halt nicht mehr die Orks, sondern wenn unterschiedliche Stämme, die unterschiedliche, sehr markante Eigenschaften haben. Ja. Oder halt auch wirklich bei Sailor und The Starless Seas sind es ja wirklich Tiermenschen, die alle unterschiedlich aussehen. Ja. Und auch selbst wenn ein Ork auftaucht, ist es ein individueller Ork, ja, der irgendwie sein. Genau. Also im Rahmen der Stats, die man halt hat für die Monster, aber eben irgendwas wahrscheinlich eine Besonderheit hat und man kann die nicht unbedingt alle einschätzen. So wie es auch wieder D&D über die Jahrzehnte natürlich als Standard irgendwo, ja, weißt du halt, je nach System, okay, also drei Orks, die mache ich fertig. Also ja, gut, hier kannst du das halt nicht. Du kannst dich hier nicht darauf verlassen, dass das alles so ist, wie du es halt sozusagen kennst. Ja, man dachte mal, gut, beim ab D&D 3 sozusagen kann es natürlich sein, dass dann der Ork auch drei Stufen Barbar hat oder so. Ja, das stimmt, natürlich. Aber hier ist es halt eine Variation, halt nicht über eine SC-Klasse nur so, sondern wirklich in die Breite und untypische Besonderheiten. Um deinen Einwand eben mit den früher bei DCC, ich weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht für die Hörer interessant ist, aber man sollte vielleicht kurz mal erwähnen, dass das Dungeon Crawl Classics als Abenteuerreihe für D&D 3.5 begonnen hat. Ja. Oder schon 3.0, weiß ich jetzt gar nicht. Und Abenteuer waren für das klassische D&D-System. Also es hat eben die D20 Open Gaming License benutzt. Und die Abenteuer stachen halt hervor. Wir selber, gerade du und ich, wir haben ja einige davon gespielt. Ja. Christoph ist auch. Christoph. Ja, Christoph ist auch, natürlich. Ja. Ja, bei dir ist schon länger her, bei uns. Ja. Das stimmt, ja. Ich erinnere mich da noch an diese Charaktere. Aber also das meinst du jetzt mit alten DCC. Und genau. Jetzt gibt es, und das, von dem wir jetzt sprechen, das jetzt auf Deutsch erschienen ist, ist ja das ein Regelwerk, das Goodman Games, die Schöpfer dieser Reihe, dann irgendwann aufgebaut und veröffentlicht haben. Und die Abenteuer, die jetzt erscheinen, auch noch unter dem, das ist ein bisschen verwirrend, unter Dungeon Crawl Classics, sind Abenteuer für ihr eigenes Rollenspielsystem, das jetzt genauso heißt, genau, und nicht mehr für D&D. Neulich schon mal eine DCC-Episode, wo es halt um Weirdness, Sword and Sorcery und so weiter ging. Da hatten wir das schon mal ganz kurz aufgedröselt. Ja. Okay. Wir hatten vor, habe ich noch nicht nachgeschaut, vor 7 Jahren mal das Interview gemacht mit Joseph Goodman, wo DCC ja gerade entstanden ist. Ja. Und Harley Strope. Und hatte mich nämlich Daniel darauf angesprochen, weil die es wohl in ihrem Fancy nochmal veröffentlichen wollen. Mhm. Oder so. Ja. Jedenfalls da, genau, da erzählt er halt so ein bisschen, was der Grundgedanke ist und was sozusagen die Abenteuerreihe denn von dem Rollenspiel unterscheidet. Ja. Das ist auf jeden Fall auch heute noch interessant zu lesen, werde ich sicherlich auch nochmal unter dem in dem Blogartikel verlinken. So bist du auch im Prinzip an den jetzigen Übersetzungsjob gekommen, nämlich damals hast du auch für Ulysses die drei übersetzten Abenteuer übersetzt. Ja, richtig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals zustande kam und ob das jetzt so interessant ist noch, aber ich meine, es war zum Teil im Forum von, also zu dem Zeitpunkt hat mich ja die Dungeon Crawl Classics Abenteuer sehr interessiert. Ich hatte ja auch echt haufenweise davon mir auch irgendwie gekauft und da irgendwie, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, über das Forum von Goodman Games, stand irgendwie, genau, Goodman Games Forum, das amerikanische, war dann irgendwie erwähnt worden, dass da jetzt auch was auf Deutsch ist und ich hatte mich da angedient irgendwie, ja, ich hätte Interesse sowas zu übersetzen oder so. Und daraufhin kam, glaube ich, dieser Kontakt erst zustande, weil sie schrieben halt, Ja, finden wir gut, aber wir sind gerade in Verhandlungen für deutsche Ausgaben und da wurde ich dann, da ist schon irgendwer dran. Ja. So, ich glaube, so war das. Und dann haben die mir freundlicherweise den Kontakt, glaube ich, hergestellt und ich habe dann erfahren, dass halt Patrick Götz und damals noch Ulysses. Genau, Ulysses da dran war und das machen wollten. Und dann hatte ich mich mit denen halt kurz geschlossen und die haben dann gesagt, ja, mach mal. Und von den Abenteuern sind dann drei auf Deutsch erschienen, ja. Ja. Die Idyllen des Rattenkönigs und zwei weitere, also genau irgendwas mit der Wildnis. Peinlich, dass sie mir selber gar nicht mehr einfällt, aber... Ja, das dritte war das $2 Abenteuer? Genau, das war mit dem Teufel... Wo man sich so verkleinert und... Genau. Schade. Wo ich... Ich sag, klassisch gedacht habe, das klappt nie. Nämlich man muss da Tränke trinken und quasi Räuber verfolgen durch einen Rattenlabyrinth und sich da zu verkleinern. Und denkt man, wer ist denn so doof, trinken Trank, um sich zu verkleinern? Das da sind die doch viel zu misstrauisch zu. Und das hat aber so gut geklappt in dem Abenteuer. Ja. Hätte ich vorher nicht gedacht. Genau. Naja. Ja, das ist auch hat auch eine tolle kleine Story und eine witzige Auflösung, dieses Ding. Ja, das waren, also wie gesagt, das Wildnis mit dieser Verkleinerungsgeschichte und die Idyllen des Rattenkönigs. Das ist durch Burg Bernstein angelegt, das Wildnis-Ding? War nicht auch so eine Basis, wo so fünf Aufträge? Nicht an Burg Bernstein, es war an die Festung Grenzland. Angelegt. Festung meinte ich auch, schon. Also, Burg Bernstein ist ein eigener Klassiker. Ja, genau. Und da habe ich Geschichte. Den Namen verwechselt, ja. Genau, da war es ein bisschen dran angelegt. Man hatte eine Festung mit einer angeschlossenen Ortschaft sozusagen. Und von daher konnte man aufbrechen und eben verschiedene Abenteuerorte und einzelne Handlungsplots verfolgen, je nachdem, was man da untersuchen wollte. Und konnte man sozusagen zu dem Ausgangspunkt zurückkehren. Und insofern hat es Ähnlichkeiten mit dem Festung Grenzland und den Chaoshöhlen, die dann da angeschlossen waren, um die zu erforschen. Ja, genau, ja. Wo waren wir jetzt? Ich hatte die übersetzt. Also beziehungsweise so kam der Kontakt zustande. Die drei wurden übersetzt und ja, ein viertes war schon fertiggestellt, das leider dann nicht mehr erschienen aus internen Gründen. Sechs waren damals geplant, oder nicht? Genau, da war glaube ich 3.5 die gerade schon im Niedergang. Scheinen sich extrem schlecht verkauft zu haben, was sehr schade ist natürlich. Ja, aber was also, irgendwo... Es war ja so ein kleines Liebesprojekt auch von Patrick Götz. Markus Plötz war es, glaube ich. Ich glaube, beide sind da große Fans von. Und er war ein Fan und hat das einfach mal probiert. Und ich denke mal, es lief da wahrscheinlich leider nicht gut genug. Ja, also weil die Serie ja hier in Deutschland dann auch nicht so schnell populär gemacht werden kann, denke ich. Hatte eine super kleine Auflage von 200 Stück oder so. Das heißt super klein, aber jedenfalls bekam man noch sehr lange die Dinger auch im Angebot hinterhergeworfen. Also kann sich echt nicht viel verkauft haben. Was sehr schade ist, weil wie man sieht mit dem DCC Crowdfunding, es läuft ja, es geht ja. Ne? Ja. Also System Matters schafft es, auch neue Rollenspiele in den Markt zu in Häkchen pressen und weiterhin Neuheiten dazu zu liefern. Also ob jetzt Beyond the Wall oder The Shadow of the Demon Lord, das sind läuft ja hervorragend und auch DCC hat sich jetzt in der Vorbestellung mit Sicherheit auch 200 Mal verkauft, also die damaligen Verkaufszahlen dürfte es locker erreicht haben. Ich vermute mal, für System Matters ist das jetzt so eines der dicksten Projekte, ne? Also allein vom Umfang. Das auf jeden Fall. Ja. Also so eine auch von der Druckauflage, so ein Luxus-Schuber-Ding hier zu machen, das ist schon... Also Schatten des Dämonenlords, das wird auch munter weiter ausgebaut, da kommen ja auch immer neue Sachen raus. Ja. Und das ist ja auch vom Design her, kannst du auch echt nichts gegen sagen. Ne? Hm. Ja, also da machen wir ja auch schon mal ein Spiel. Ja. Genau, es gab ja von Cthulhus Ruf, wie hieß es? Cthulhus Welten gab es ja den Nachfolge-Fanzine oder Magazin. Das war der Cthulhus Ruf und aus diesem Umfeld hat Daniel ja unheimlich viele Leute rekrutiert, als sie auch wirklich. Hier, da haben sie ja schon damals Schuber gemacht und so und da hat er halt einfach gute Leute an der Hand. Oder Andreas kommt natürlich dazu, der DCC geleitet hat, der uns beide auch kennt. Und ja. Ja, also die Tatsache, dass ich da diese Dinge in der Vergangenheit mal übersetzt hatte, weiß nicht, ob die jetzt so ausschlaggebend dafür war, dass ich jetzt auch an dem Rollenspiel beteiligt war. Aber geschadet hat es wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, Andreas hat mich damals angeschrieben und ich habe dann dich auch wieder nochmal erwähnt und auch, dass du das vorher so übersetzt hast. Und ich weiß nicht, ob er das wird er vielleicht auch gewusst haben vorher, aber. Kann gut sein, jedenfalls ja. Wird das nicht die schlechteste Werbung gewesen sein. Ja. Ja, kurze Anekdote noch oder ein witziges Detail. Also ich bin schon wieder mehrere Jahre her, mal an Joseph Goodman herangetreten bezüglich dieses vierten Abenteuers, das ja, ja bei mir sozusagen auf der Festplatte ist, fertig übersetzt war und auch von den drei, also von den vier, die ich übersetzt habe, auch meiner Meinung nach das Beste ist. Was ein bisschen traurig war ich ja, dass das dann nicht mehr erschienen ist. Und habe gefragt, wie das denn aussehe, rein rechtlich, sowas selbst unentgeltlich irgendwie auf einem Blog bereit zu halten. Also mein Bock ist ja mittlerweile etwas vertrocknet. Aber damals hatte ich halt die Idee, vielleicht könnte ich das ja veröffentlichen. Die Rechte waren ja wieder bei denen. Also insofern war Dings ja raus, mehr oder weniger Ulysses. Und er hat das hat eingewilligt. Das Problem war nur, deswegen ist das noch nie passiert, dass ich halt keinerlei grafische Geschichten, also ganze künstlerische Sachen und sowas nicht mitbenutzen konnte. Das beinhaltete die Karte, die natürlich essentiell war für das Abenteuer. Insofern, ich hätte zwar alle Raumschreibung und das gesamte Abenteuer im Sinne eines Textes hätte ich zwar veröffentlichen können, aber ich hätte halt irgendwie eine neue Karte irgendwie malen müssen dazu. Das war dann leider das Problem, deswegen ist das nie was geworden. Aber gut, das nur so am Rande als Anekdote. Ja, wo du Karte erwähnst, das ist ja auch noch eine Besonderheit von der neuen DCCs, dass die im Prinzip so eine handgemalte Karte haben, die wo man auch nicht Meter genau abmisst, das ist da nicht wichtig, sondern es ist also Area-orientiert. Und die hat auch so einen ganz eigenen oldschooligen Stil, wo es im Prinzip kein Vorbild gibt, aber der sehr, sehr markant ist. Ja, die Karten sind wunderschön, wenn man sowas mag. Ja. Und die erinnern halt an handgemalte Karten, also aus der Zeit, wo man halt den Dungeon noch irgendwie mitgezeichnet hat. Und im Laufe des Spiels mit Kritzeleien und kleinen Bildchen am Rand dann irgendwelche Sachen eingezeichnet hat und irgendwie eine Monsterfratze, weil in dem Raum irgendwie, so muss, kann man sich die vorstellen, die sehen, die sehen aus. Das ist eigentlich einen ikonischen 3D-Blick sozusagen. Ja, genau. So Wände und so oder Möbel mit eingezeichnet sind. Als ob halt jemand mit viel, also der natürlich schon ein bisschen Talent hat, eben so im Laufe der Zeit während des Abenteuers so diese Karte mit kleinen Anekdoten und Bildchen und Aufrisszeichnungen versieht. Cool. So sehen die halt aus. Und das ist echt ein super, also sehr, sehr schön gemacht einfach. Ja. Fangen wir auch. Wir waren ja dabei, die Besonderheiten der Klassen aufzuzählen. Also vom Magier Kleriker hatten wir sie. Vom Schurken habe ich sie auch schon kurz genannt, dass er halt die Attribute verbrennen kann und das Glück wieder, beziehungsweise diese Attribute relativ schnell wieder regeneriert. Oder zumindest das Glück relativ schnell regeneriert. Und dann haben wir noch den Magier, den Kämpfer. Der hat ja das Mighty Deeds of Arms als Besonderheit. Ja. Das ist so eine Art Manövermechanik. Anfangs, glaube ich, als sie das erprobt haben, ist sie noch relativ offen gelassen worden. In ihrer Wirkung. Mittlerweile hat man das regeltechnisch ein bisschen mehr eingefangen. Ist aber im Prinzip kann man sagen, dass so eine Art Manövermechanik ist, um Gegner zu entwaffnen, irgendwo runter zu schleudern, umzuwerfen und so weiter. Das hat halt dann der Krieger bzw. der Zwerg als Besonderheit. Ja. Man kann auch hier wieder sagen, dass sie die einzelnen Fähigkeiten der Klassen, wie man sie aus der Grundlage, nämlich den Oldschool D&D kennt, alle so weit aufgebohrt haben, um sie zu etwas wirklich Besonderem zu machen. Also statt nur, der hat einen Zuschlag von +2, wenn er angreift, weil er Kämpfer ist, hat er hier wirklich spieltechnisch Möglichkeiten, die anderen Klassen nicht haben. Und die machen das besonders. Also wenn man halt Kämpfer spielt, dann hat er eben wirklich besondere Dinge, die können andere nicht. Ja, und genauso, wenn du einen Dieb spielst oder eben deinen Magier spielst oder was auch immer. Das greift in das, was wir ja vorhin gesagt haben. Ja. Ganz gut rein. Als letztes haben wir noch den Halbling als besondere Klasse. Der hat zwar auch nochmal das mit dem Glück soweit auch, hat aber noch die Besonderheit, dass alle Halblinge sind auch Zweihandkämpfer. Und, was sind die? Zweihandkämpfer. Ach so. Und wenn man ihnen zwei Messer in die Hand gibt, dann haben sie, verwenden sie halt nicht mehr 1W20, sondern 2W16 zum Kämpfen. Und das hat interessante Implikationen, wie zum Beispiel eine erhöhte Crit, aber auch eine erhöhte Patzerwahrscheinlichkeit. Mhm. Ja, 2W16. Ja, das ist trifft nicht mehr ganz so gut, aber und normalerweise war es ja halt der minus 4. Also du wirst bei D&D klassisch W20 minus 4 würfeln, aber hier würfelst du heute noch den W16. Achso, das ist überhaupt noch eine Besonderheit, die wir noch gar nicht erwähnt haben, sind die besonderen richtig Würfel. Wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das hat Joseph Goodman, glaube ich, im Interview erzählt. Oder ich habe es irgendwo anders aufgeschnappt. Er sagt ja sozusagen, dass bei D&D das Besondere auch war, diese neuen Würfelformen, die man vorher so nicht kannte im regulären Spiel, dass die halt auch ein Reiz an diesem Spiel war und den Reiz wollte er wiederbringen, indem er wiederum neue Würfelformen einführt und nutzt. Die werden noch für die Stufe 0 Charaktere kommt man eigentlich ganz gut ohne aus, aber für die anderen Klassen oder für die Tabellen und so werden die halt verwendet. Wie zum Beispiel, stimmt, das ist noch eine Besonderheit des Kriegers, die noch nicht erwähnt wurde, dass er einen Action-Die hat, der hat keinen festen Bonus von plus 1, plus 2, ja, plus 3, sondern er kriegt einen Würfel dazu, nämlich den auf der ersten Stufe den W3, der wächst zum W4, W5, W6, W7. Ja. Und da braucht man dann irgendwann den W7 zum Beispiel. Richtig. Oder W5. Und der Action-Die bestimmt gleichzeitig, ob dieses Mighty Deed of Arms gelingt, dazu muss man nämlich auf dem Action-Die mindestens eine 3 würfeln. Mhm. Das heißt auch, dass das gelingt, wird immer wahrscheinlicher von Stufe zu Stufe. Ja, also von sehr, Würfel sehr zu elegant, Würfel. Ja, sehr elegant gemacht einfach. Ja, diese besonderen Würfel ist auf jeden Fall auch ein Aushängeschild des Systems. W24, ja. W16, die benutzt man sonst eigentlich nicht. Ja. Also es gab die, glaube ich, wohl schon. Ich glaube nicht, dass die durch das DCC erst ins Leben gerufen wurden, diese Würfelformen. Die wurden... Nee, ich meine, die wurden von dem... den hatte ich... Der Colonel, oder wie sie ihn nennen, von Gott... Sochi. Sochi, ja, glaube ich. Genau, der hat die, glaube ich, teilweise erfunden. Mhm. Der hat auf jeden Fall einige Würfelformen erfunden. Auch neue Formen von schon bekannten Würfeln. Exklusiv für DCC nicht, aber dass die halt, bei D&D klassisch, da hast ja, du hast ja vorher kein Brettspiel, wo du diese verschiedenen Würfel alle auf einmal benutzt hast. Oder jedenfalls keins, was bekannter geworden ist. Und diese Magie der Würfel sozusagen, die es damals gab, wollte Goodman wieder einfangen und hat dadurch diese selten verwendeten Würfel mit eingebaut. Und zwar sinnvoll eingebaut. Mhm. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja, noch abschließende Worte zu DCC. Irgendwer möchte noch wer was kauft das, Leute. Ihr habt mich ein bisschen heiß geredet, ich habe jetzt Lust drauf. Ja, man darf hier dann. Wir fangen jetzt hier an, bauen kann. Ich nehme jetzt Bestellung auf. Ja, weiß ich auch nicht, ob es. Es ist halt ein spezielles, es bedient halt auch ein spezielles Genre der Fantasy und das muss man natürlich mögen. Ich würde mal behaupten, diese Liebe und Lust auf diese, ja, einfach Weird Fantasy, so ein bisschen das Abseitige, das Seltsame, das muss man irgendwie schon mögen. Wer ein Freund eben klassischer, mittelalterlich geprägter Fantasy, westlicher Fantasy mag und da ist ja auch nichts falsch dran, der wird da wahrscheinlich nicht wirklich glücklich mit dem Ding. Aber auf der anderen Seite finde ich, man muss einfach mal so einen Trichter spielen, sich darauf einlassen. Genau. Das macht auch ganz vielen Leuten Spaß, die sonst sowas nicht spielen. Ja. Also ich kann mir das auch richtig gut von meiner D&D-Runde jetzt vorstellen. Ja, und für die kann ich mir, also für D&D-Leute kann ich mir sowieso gut vorstellen, aber zum Beispiel der SK-Podcast, die ja für mich immer sehr DSA geprägt wirken, aber wenn ich sehe, oder Martin ist ja auch nur DSA-Spielleiter, wie viel Spaß der daran hat, dann Weißt, das ist, habe ich immer das Gefühl, das ist für diese Leute eine Befreiung quasi. Aber, gut, das bleibt jetzt meine persönliche These. Ja, ist gut. Frei von Satinavs Ketten. Ja, jedenfalls einen Blick einfach mal unvoreingenommen ausprobieren und nicht so vier Charaktere, wie soll ich denn die alle gleichzeitig darstellen? Ja. Ach, kann ich nicht. Einfach mal reinspringen in dieses Wasser, was das Rollenspiel sozusagen anbietet. Genau. Und ich glaube, da kann man. Man wird sich, wie du sagtest, wundern, dass vielleicht Leute, die sonst sowas gar nicht anspringen, plötzlich merken oder sagen, wow, das ist irgendwie doch ziemlich cool. Denn es ist schon erstaunlich, wie man diese, wie sagen wir mal so, ich habe sie vorhin Wegwerfcharaktere genannt, wie man dann plötzlich über das Abenteuer mit diesen einfachen Leuten, die dann im Grunde nichts weiter sind als irgendwie Dörfler oder irgendeine Stadtwache, Gardist oder wenn überhaupt. Also meistens sind es ja echt so Schneider oder was weiß ich, eine Näherin oder irgendwie Köchin oder so. Eine Schere, dann wahrscheinlich noch als Handelswarenstoff, Bündelstoff dabei. Du hast nicht viel. Wie ich mich über die Schäfer gefreut habe, weil ich glaube, die haben immer einen Schäferhund dabei. Das heißt quasi ein zusätzlicher Charakter, mit dem man Fallen austricksen kann. Die waren sehr nützlich. Ja, man sollte sich dann vielleicht doch nicht wundern, dass man plötzlich anfängt, eine Beziehung zu diesen Figuren irgendwie aufzubauen. Insbesondere, wenn sie haarsträubendste Situationen irgendwie überstanden haben, dann sind sie plötzlich nicht mehr irgendein namenloser Schäfer, den man dann gemacht hat, sondern man hat plötzlich eine Beziehung zu dem, auch wenn man die vorher gar nicht wollte vielleicht oder ihn verächtlich, nehmen wir auch noch mit. Ja, sollte man mal ausprobieren. Dies ist, hat ja auch noch einige Sprüche geprägt, also den From Zero to Hero gab es ja schon vorher, aber Heroes Were Made. Den Heroes Were Made, Not Born, genau, da gibt es natürlich auch noch. Ja. Before you learn to walk, you have to crawl. Und Reichtum durch Verlust finde ich auch noch besonders schön, weil sich natürlich irgendwann jeder einzelne Charakter relativ wenig hat, aber dadurch, dass relativ viele sterben, bündelt sich dieser gewisse Reichtum natürlich dann irgendwann mal wenigen Charakteren. Ja, okay. Soweit dazu. Kommen wir zur vierten Frage. Ja, das war jetzt Frage 3, die wir stark vertieft haben. War ja Absicht, wenn wir das schon hier haben. Als, ich weiß nicht, was als Zeitlimit heute festgesetzt war. Oder? Also durch die 48 Stunden können wir aufnehmen. Alles klar. Wir haben Zeitbuffer. Zur Not machen wir Folge 89 bis... Unsere Arbeit ist von hier aus nicht weit. Okay, also müssen wir natürlich die anderen Fragen jetzt durchhetzen. Okay, dann los, weitergeht. Welcher Blogartikel oder welches Video, welcher Karneval deiner Rollenspielkollegen quasi der Blogosphäre hat dich 2019 am meisten geflasht? Gibt's sowas? Fangen wir bei Olaf an. Hast du da irgendwas auf den... Ich habe jetzt so viel gequatscht. Vielleicht möchte Christophorus mal anfangen. Ich muss mal eben überlegen. Ja, vielleicht auch von den englischen Blogs, da bist du ja eher aktiv. Ja. Ich müsste eigentlich auch überlegen, aber ich ad hoc... Kann ich auch anfangen? Ja, kannst du machen. Wobei ich aber sagen möchte, dass nicht der aktuelle Karneval, sondern der nächste Karneval, der sich dann um den Tod von Charakteren dreht, auf den freue ich mich jetzt schon. Ja, da hast du auch viel zu berichten. Ja, eben. Oh, so, haben wir das auch noch untergebracht? unter anderem habe ich, dass mir Jennifer's oder alias Talents Crowdfunding-Übersichten. Da hege ich viel Bewunderung für, weil sie ja teilweise im 2-Wochen-Takt super lange Artikel mit 20 bis 30 Crowdfunding-Projekten, nicht nur aus der englischen Szene, aus Spanisch, Französisch, natürlich auch die deutschen Sachen, immer wieder sammelt, beschreibt, sich das so durchliest, dass sie da kurze Beschreibungen von machen kann. Also da habe ich viel Respekt vor, weil ich weiß, wie viel Arbeit so eine Artikel sind. Da sitzt man bestimmt 3 bis 5 Stunden dran. Ja, also kann ich nur zustimmen. Respekt. Ja, bei den Karnevals habe ich mir dieses Jahr auch einige näher durchgelesen. Es war so, sage ich mal, dass die Teilnahme ein bisschen nachgelassen hat, aber positiv aufgefallen ist, besonders fleißig und meist auch mit nützlichen Artikeln, ist mir SADNA Lores Blog. der macht ja viel zu Rakshasa, also den wilden Kontinent, der hinterm Born dann liegt, von DSA. Der ist ja Fan beschrieben. Ja, bei dem Projekt ist er auch immer dabei. Und ja, der macht halt manchmal Sachen zu DSA, manchmal zu Savage Worlds. Schöner Kram meistens. Mhm. Das sind so die Sachen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Okay, jetzt ist mir auch was eingefallen. Ja. Ich hatte es schon erwähnt vorhin. dntdeutsch.de. Das ist ja auch so eine Personen-Blog-Geschichte. Ja. Thomas, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, mein Nachnamen, aber der gibt sich wirklich richtig, richtig viel Mühe, dass alles, was es so rund um DND, also halt der Blog heißt ja nicht umsonst DND Deutsch, was es so an deutschem Material gibt, zu bündeln. Ja. Das fängt dann also an bei Abenteuern, die im Rahmen von auf Drive-Thru abgelegt werden. Also so ein Pay-What-You-Want-Geschichten, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, er hat auch vom Winter TSC, also vom Winter Two-Sheet-Contest. Ja. Winter OPC, Winter One-Page-Contest. War ja der Sieger D&D 5 Abenteuer. Und das hat er halt auch angefragt, ob er das sozusagen übernehmen kann, was ich über auch gesagt habe. Sehr gerne. Ja. Ja, der macht auch ganz viel drumherum. Also, ja. Ja, also er hat ja auch die Comics vorgestellt. Gerd, ja, genau, die Baldur's Gate Comics. Ja, Gerd und Randall halt gerade. Das ist ja. Ja. Dann eher. Achso, die Dings. Ja, gut, aber die D&D Comics, die hat er halt auch. Also die Baldur's Gate Comics so. Ja, das genau. Finde ich ja nichts Besonderes, aber das sind halt so Kleinigkeiten. Das ist halt ein Projekt, was man schwer entdecken kann halt. Ja, also genau, da habe ich ja das auch her, dass es so viele deutsche Abenteuer gibt. Also Tannelohn gibt es einen, der da seine Abenteuer sammelt. Aber dort im Blog findet man da auch immer viel dazu. Ja. Ja, ich bin ja bekennender Podcast-Verächter. Ja. Schön, dass Sie ja, danke. Ah, nee, dass wir hier sein dürfen. So. Ja, so bin ich. Ich könnte da jetzt keinen. Ich höre. Also den einen, den ich Zeit recht regelmäßig gehört habe, ist der von der RuneQuest-Gesellschaft. Ah ja. Und den finde ich auch gut. Ich höre den nicht, weil ich. Also ich habe ihn jetzt länger nicht mehr gehört, nicht weil ich den schlecht finde oder weil er schlecht geworden wäre, sondern weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, das manchmal da nicht mehr auf dem Schirm. Dann. Keine Ahnung. Also jedenfalls, ich könnte jetzt nicht irgendeinen Podcast nennen, wo ich sagen würde. Das war jetzt irgendwie ein Highlight letzten Jahres oder den höre ich jetzt öfter. Wie gesagt, generell mag ich den RuneQuest-Podcast oder den Podcast der RuneQuest-Gesellschaft. RuneQuest ist ja jetzt nicht mehr bei denen in dem Sinne. Das Format, so wie die das da machen, hat mir immer ganz gut gefallen. Mit zwei Leuten, Frage-Antwort. Haben wir auch so. ab und zu, glaube ich, den Übersetzer da, ne? Genau, Lutz Reimers ist da öfter. Und da gab es viele, viele, klar, natürlich jetzt für das System, für mich halt interessant, oder für Leute, die sich eben für RuneQuest und die Geschichte der Chaosiums Roleplay System da interessieren, super, super tiefgehende Einblicke in viele Sachen erhalten, auch verlagstechnisch und was ging im Hintergrund ab, warum sind bestimmte Sachen nicht erschienen oder warum wurde das so gemacht im Deutschen. Also auch Sachen, die man halt ohne weiteres mal nicht weiß, obwohl man relativ informiert ist. Ja, genau. Also das hat mir da imponiert und ich glaube, ich muss die auch mal jetzt nachholen, die ich da verpasst habe, weil die kommen jetzt auch nicht so häufig raus. Ja, ich glaube, einmal im Monat versuchen sie, ja. Aber das war immer ein Highlight, auf jeden Fall. Auch für mich als Übersetzer mit Lutz Reimers dann eben mal zu hören, wie es um bestimmte Übersetzungssachen da stand oder eben steht. Ja. Ansonsten bin ich eher auf YouTube unterwegs und habe dort so ein paar Kanäle, die ich relativ regelmäßig gucke. Die sei mal kurz erwähnt, also für D&D 5 Leute. Taking 20 heißt der Kanal. Wo alles Mögliche besprochen wird, bestimmte Regelsituationen, Vor- und Nachteile von Klassen, aber zum Beispiel auch eine Rankingliste der bisher erschienenen Abenteuer, die ganz interessant ist, wo der quasi der Showrunner da, derjenige, der es da erklärt und beschreibt, das meiste davon auch tatsächlich gespielt hat und insofern halt dann informierten Einblick gibt in Kurzform. Und wo übrigens Lost Mine of Phandelver, ich glaube, auf Platz 4 oder 3 gelandet ist, also sehr weit oben, wenn man bedenkt, dass das andere ja doch richtig größere Kampagnen waren. Und ja, das ist ein netter Kanal, den ich häufiger schaue. Hin und wieder auch noch einen, der sich ganz oft auch mit Kartenzeichnen beschäftigt. Der Typ, der das da macht, der Kanal nennt sich WASD20. Also die Tastenkombination auf dem Keyboard WASD, die so viereckig angeordnet. Ja, egal. Also darauf bezieht sich das. Shooter wissen wir auf jeden Fall. Da geht es zwar nicht nur um. Der geht zwar nicht nur um Karten, aber er hat oft das Thema Karten und dem Zeichnen von Plänen und sowas. Sehr interessant auch. Ja, und sonst. Vielleicht noch, aber es geht nicht so wirklich mehr ins Rollenspiel. Das wird nur gestriffen. Der Dungeon Dive-Kanal von Daniel. Der macht hauptsächlich Abenteuer-Brettspiele, aber eben auch Dungeon Crawler, die er da bespricht. Mhm. Der hat auch ziemlich große Sammlung von dem Kram und hat schon so einiges gespielt und ist immer ganz interessant. Macht auch so Vorstellungsrunden, wo er dann einfach selber solo da durchspielt und man kann sich halt angucken, wie das funktioniert. Ist zumindest noch so halbwegs Rollenspiel nah. Ja. Ja, cool. Ja, letzte Frage. Da geht's dann um das Medium 2019. Das heißt, bester Film, beste Serie, beste Buch und oder beste Comic. da müssen wir. Wir können aber mal beim besten Film anfangen können. Also Star Wars 9 ist es nicht. Nee, Star Wars 9 ist es nicht. Du musst bei keinem der hier sitzen, denn Leute. Aber ich sag mal, Star Wars 9 konnte es auch nicht werden, weil es gab Star Wars 8. Das ist meine Behauptung. Ja. Das war der Tod von dem ganzen Ding. Ich habe für dich Star Wars 7 vor. Mir ist das alles mit Star Wars 7 schon gestorben. Christoph hat es auch gesagt, der ist aber Star Wars 9 ins IMAX gegangen. Ins IMAX. Es war ja ein Geburtstag. Nach Berlin. Geschenk. 200 Kilometer entfernt. Alter Spiel. Na gut. Ja. Geschenken. Er hat mich immerhin persönlich gestimmt. Es wurde nicht dir geschenkt, sondern du hast es verschenkt, oder? Das sonst wir haben es gemeinschaftlich verschenkt. Ja. Also wäre es dir geschenkt worden, wäre das eine Ausrede gewesen, aber nicht, dass du es verschenkt hast. Nein, ich habe es ja nicht. Außer du mochtest denjenigen sehr ungern. Lass uns keine Star Wars Diskussion beginnen, bitte. Ja, also ich habe. Ja. Denk an meinen Blutdruck. Ja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, eben. Ich glaube, ich habe den ganz oben gesetzt auf meinen Top. Joker hast du. Den Joker, genau, davon war ich wirklich begeistert. Und das ist, finde ich, auch ein Film, den man im Kino gesehen haben sollte, weil der Sound, die Musik macht auf jeden Fall einen starken Eindruck. Also wer keine tolle Heimkinoanlage mit gutem Sound hat, für den ist Kino in dem Fall die bessere Option. Und den hatte ich erst ganz vergessen, aber der ist auch sehr, sehr, sehr, sehr gut. John Wick 3. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich mag den, ich kenne nur den ersten, fand den auch gut. Ja. Und hätte jetzt nicht gedacht, dass die Reihe so stark weitergeht. Meistens fällt es ein bisschen ab mit den Folgefilmen. Der erste ist gut, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Gibt es jetzt aber auf Netflix, weil ich mir zumindest angucken konnte. Ja. Und John Wick 3 glänzt halt mit einer Actionparade, wie man sie selten gesehen hat, aber die auch handwerklich gut ist. Also es gibt da unter anderem eine 10-Minuten-Szene oder 15-Minuten-Szene mit, wo John Wick seine Partnerin und zwei Hunde angreifen. Und ich weiß nicht, wie lange die mit den Hunden trainiert haben. Also das war wohl sehr, sehr lange. Und die Szenen sind halt äußerst realistisch. Also die springen irgendwie über den Stuhl auf einer Mauer hoch, packen den Gegner dann im Schritt. Das sieht sowas von brutal, gewaltig und also da leidet man mit. Das so in der Mitte des Films, also unheimlich grandiose Kampf-Action-Szene, wie man sie echt selten gesehen hat. Und davor, da muss er halt fliehen, ist in so einem Messerladen. Was muss ich an sich jetzt? Die attackieren und kloppen sich da mit dem Messer auf brutalste Weise. Einfach stark beeindruckend. Und dann kommt er dann als nächstes in so einen Pferdestall. Da ist dann die Kampftaktik, dem Pferd auf die Flanke zu schlagen, dass der Gegner halt quasi mit so einem Huftritt des Pferdes weggeschleudert wird. und dann flieht er noch mit den Pferden und wird von zwei Motorrädern verfolgt. Also es ist natürlich ein bisschen overpace, aber das ist so gut gemacht und auch wirklich handwerklich toll gemacht. Das ist halt keine CGI-Action, also wird da natürlich auch irgendwie mit drin sein, klar. Aber das sieht handwerklich alles toll, toll und gemacht aus. Hm. Hat mich echt beeindruckt. Guck an. Ja. Was wäre dein Film 2019? Ja, würde ich, also ich war auch dieses, letztes Jahr, so muss man schon sagen. Ja. Tatsächlich. Darum geht's ja. Sehr wenig im Kino. Ich hatte mir da eigentlich nur die AAA-Produktionen angeguckt, die so liefen. Also allen voran natürlich sämtliche Marvel-Filme. Mit Aquaman habe ich, den ich bei mir auf Platz 2 gesetzt habe. Ich habe Platz 1 übrigens auch Joker, von dem war ich tatsächlich auch überrascht. Ja. Wie gut er mir gefallen hat. Auf Platz 2 durch Aquaman gesetzt, aber der lief ja tatsächlich schon 2018. Junge, wie die Zeit. Im Dezember, ich hätte gedacht, ja, der irgendwie früher. Ich hätte gedacht, irgendwie früher 2019, so kam es mir zumindest vor, aber der lief dann schon 2018. Ah, ist halt raus. Ist er leider raus, genau. Mhm. Ansonsten, ich glaube, hatte ich noch Endgame gesetzt. Ja, da so, der kam Folgeplätze, ne? Ja, da war ich irgendwie auch 6-mal drin gefühlt. 6-mal? Naja, für 3 oder 4-mal war ich, also ich glaube 4-mal war ich sogar drin. Aber eigentlich, weil er mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen hat. Also er hat mir deswegen schon gefallen, aber ich war immer mit verschiedenen Leuten halt im Kino, weil die mal rein wollten. Und da es ein Selbststädter Kino war, da kann man da schon mal, kann man schon mal ein bisschen Geld in Kraft werfen. Ja. Da zahlt man nämlich ungefähr ein Drittel von dem, was man hier in Wolfsburg zahlen würde. Wobei in Wolfsburg wäre auch das Delfin Kino. Gibt es auch alles. Ja. Lobend erwähnen. Ja. Ja. Der sollte auch unterstützt werden. Da sind immer viele Aktionen, die da gemacht werden und so. Das ist echt gut. Das stimmt. Ja, von daher war es also filmtechnisch ein bisschen mau. Muss ich mich selber tadeln. Denn so die gab ja auch kleinere Produktionen, wo ich eigentlich gerne rein wollte. Also auch zum Beispiel dieser deutsche Film, wo sich da gegenseitig diese Handynachrichten als Gag vorlesen und das dann da komplett eskaliert. Ich weiß nicht, sagt mir gerade nichts. Okay. Handynachrichten? Eskalieren Handynachrichten, ja. Ja, aber dann so Sachen ans Licht kommen, da gibt es halt da Beziehungsstress und die holen sich ja die Köpfe dann ein und so. Da wollte ich tatsächlich gerne rein. Da filmen wir einfach mal mit. Nee. Das hätte ich noch interessant gefunden. Hat sich aber auch keiner gefunden, der irgendwie dann rein wollte. Und dann, ja. Also, schon mal für dieses Jahr der gute Vorsatz, mehr Independent-Filme. Mhm. Mal mehr kleinere Produktionen gucken. Ja, das war es auch schon. Wenn die Woche laufen wird, ne? Wir haben ja zum Glück mittlerweile ein drittes Kino, also einen dritten Kinosaal. Deswegen gibt es mittlerweile wieder ein bisschen mehr Independent-Kino bei uns. Finde ich natürlich gut. Ja. Ja, hast du einen Film 2019? Ja, da stehe ich auch wieder am Rande und gucke zu. Weil nicht so auf dem Kino gewesen. Ich glaube, ich war bestimmt mal im Kino letztes Jahr. Ich weiß bloß nicht mehr, was das für ein Film war. Also, Captain Marvel mochtest du nicht, glaube ich. Captain Marvel habe ich nur die Berichterstattung zu erfolgen. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn mag, nach dem, was ich darüber weiß. Aber wie dem auch sei, ich kann jetzt da irgendwie gerade echt keinen Film nennen. Ich habe mich hauptsächlich auf mein Heimkino beschränkt und da meistens Filme geguckt, die schon 10, 20 Jahre alt sind oder so. Bei Netflix war ja zum Beispiel noch The Irishman oder Six Underground bemerkenswert. Weil Six Underground meiner Meinung nach bemerkenswert schlecht, aber ich bin auch nicht so dieser, war der von Roland Emmerich oder nee, von irgendeinem Krawallmacher auf jeden Fall. Also Roland Emmerich, die können nur Patrioten. Ich habe keine US-Flagge im Bild. Also ich bin trotz Genre-Freund natürlich, sonst würden wir ja nicht sitzen, habe ich noch nicht mal Game of Thrones gesehen. Also ich habe mal irgendwann von Staffel 1 die ersten zwei Folgen gesehen und dann habe ich die Serie nie weiter verfolgt, aber auch nicht, weil ich gesagt habe, das ist ja doof. Ich fand es sogar ziemlich gut, aber es ist einfach meine Zeit. Da sind noch vier gute Staffeln vor dir. Anders priorisiert einfach. Und ja. Ich glaube, ich werde dann, nach dem, was ich jetzt weiß, auch nur bis Staffel 7 gucken. Und die 8000. Ja, kannst du auch schon. Ja, ist auch schon. Mach nur bis 5 dann. Also ich versuche das nachzuholen. Ja, das Problem ist nur, was ich sehe, ich habe diese eine Überreizung an Serien, die alle interessant aussehen. Und am Ende endet es dann damit für mich, dass ich davon so gut wie keine gucke. Das muss man auch sondern wie jetzt gerade nochmal Deep Space Nine durchgucken. Ja, das muss man ganz klar nochmal sagen. Das ist, die Auswahl ist so riesig. Ja. Netflix, ja. Amazon Prime, was es alles gibt. Den, Disney Plus kommt auch. Bei den Top uns bald. Wow. Das Film ist fast auf keinen Top 3 gekommen, sozusagen. Hinter ist sogar noch Top 5 geworden. Und bei Serien bin ich auf eine Top 10 gekommen. Und zwar mit alles mit aktuellen Produktionen des Jahres. Da hätte ich auch locker eine Top 20 machen können, wenn ich noch die Serien einbezogen hätte, die sonst noch so glaube. Ja. Ich habe zum Beispiel Next Generation auch nochmal komplett nebenbei geguckt, also sprich, wenn ich am Computer was für den Blog schreibe und so weiter, weil die meisten Folgen kannte ich ja schon, musste jetzt nicht so aufmerksam aufpassen, aber es waren doch ein paar Neuigkeiten, neue Sachen dabei und hat mir dann auch mal die Erkenntnis beschert, dass man diese dämliche Pilztechnologie aus oh Gott. Ach, Discovery, Star Trek Discovery. Ja. Okay, ja. Wenn wir bei Serien sind, die ich geguckt habe und die wir zu nicht so toll fanden. Zu Serien kommen wir jetzt. Okay, gut. Also, ja. War ich schon bei Serien, ja. Ich bin ja eher Star Trek-Fan als Star Wars-Fan mittlerweile und, oder? Zwangsweise. Oder ich war beides, bis ich jetzt Star Wars nicht mehr so. Aber gut, kommen wir dann vielleicht noch zu. Als letzter Film, ich wollte noch ganz kurz Irishman reinwerfen. Hat den jetzt schon jemand gesehen? Der nutzt, glaube ich. Ach, du hast ihn mir empfohlen. Ja, mir auch. Ja. Aber sonst weiter ging es noch nicht. Ich habe einen Trailer dazu gesehen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen diese Mafia-Filme mögen und ich glaube, ein Fan von Scorsese bist du doch bestimmt. Ja, ja, ich bin auch ein großer Mafia-Film-Fan. Ja, ja, von daher wird er dich bestimmt begeistern. Ich habe jetzt, glaube ich, in 3 Zügen geguckt, weil er auch fast 3,5 Stunden lang ist. Und wie ich im Nachhinein gelesen habe, ist er halt, genau, du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Angst oder magst es nicht, wenn Mafia-Leute glorifiziert werden. Ja. Das passiert auch nicht, also er zeigt am Ende auch, versucht das reale Schicksal dieses Mafia-Killers auch sehr nachzuzeichnen und nicht im Sinne einer Glorifizierung. Was sehr schön ist an dem Film, dass man immer, wenn man als erstes die Charaktere kennenlernt, steht dann da dabei, wann derjenige wie erschossen wurde oder ermordet wurde. Das ist teilweise schon sehr bitter. Schön. Na, ein kleines Gimmick auf jeden Fall. Ja, ansonsten 4 Oscar-Preisträger, wirklich toll erzählt. Tolle Ausstattung und so weiter. Muss natürlich sowohl Genre als auch die Langsamkeit ein bisschen mögen. Oder damit klarkommen. Was ich sagen und was ich mir auf jeden Fall auch noch auf die Liste gesetzt habe, ist, ich habe die bisherigen, also die letzte Staffel von Daredevil jetzt auch noch nicht geguckt, ja. Habe aber zumindest diese Serie und die Punisher-Serie dann im Anschluss verfolgt. Und das ist halt etwas, was ich jetzt weiter machen will. Also ich will jetzt natürlich noch gucken, wie geht's bei Daredevil weiter und ja. Ob von Punisher oder was kommt. Die beiden Serien haben mir halt insgesamt gut gefallen, haben jetzt aber nichts mit dem letzten Jahr zu tun. Die sind doch schon älter. Ja, die habe ich tatsächlich auch alle beendet und war von denen bin ich auch sehr begeistert. Also generell muss ich sagen, dass wenn ich jetzt so eine Top 10 von Comic, Film und Serie machen würde, auf den ersten 5 Plätzen oder sogar auf den ersten 8 Plätzen würden Serien landen. Und dann kämen erst die Film-Franchises, also wenn man jetzt hier von der Store 1 bis 3 zusammennimmt, dann das als einen Eintrag nimmt. Okay. Ich sag mal, da wäre vielleicht Guardians drin als Film. Joker hätte das Problem, dass er ein toller Film ist, aber nicht unbedingt ein Superheldenfilm. Also, naja, eine Interpretation eines Superhelden, eines Superschurken. Egal, ja, den habe ich auch nicht gesehen. Das Super-Element oder diese Kräfte, die einem Super-Schurken zugeschrieben werden, spielen in diesem Film ganz wenig eine Rolle. So meine ich das. Okay. Also in dem Fall ist es halt kein klassischer Super-Schurken-Film. Was hatten wir noch? Also du hast ja gesagt, zu Serien wir machen jetzt mal die. Kommen jetzt mal zu den Serien. Ich hau mal meine Top 10 raus. Ist das jetzt alles vom letzten Jahr? Ja. Oh, okay. Ich war fleißig. Gut, okay, dann kannst du den Punkt alleine füllen. Also, Doom Patrol auf Platz 1. Oh, das finde ich cool. Love, Death and Robot auf Platz 2. Boys oder The Boys auf Platz 3. Auf Platz 4 die Titans. Gucke ich jetzt gerade ein zweites Mal. Dann Daybreak, der Tipp von dir. Black Summer. Also der Sequel zu Z Nations. Platz 7 ist Dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Hat mich auch wunderbar unterhalten. Leider letzte Folge noch nicht geguckt. Dann Platz 8, Dinsch-Produktion, eigentlich aus 2018. Der Krieger, lief aber natürlich bei uns erst später. Dann Tipp von Philipp, Ozark. Also quasi Jason Bateman, sagt man so ein bisschen als Nachmacher von Breaking Bad, aber ich finde, es ist so eigenständig und so gelungen, dass es doch sehr unterhaltsam war. Und auf Platz 10 noch Narcos Mexiko. Mhm. Ihren Platz kriegt Z-Nation, also quasi Walking Dead bloß mit Zombies. Erstaunlich, wie die Serie gefallen ist in der Gunst vieler Leute, die ich kenne. Auch. Also, ja, also The Walking Dead meine ich. Ich mochte es ja von Anfang an nicht. Also mir hat es bis Staffel 2 gut gefallen und da habe ich auch aus Gründen, die ich nachvollziehen kann, nicht weitergeguckt. Ja. Wie gesagt, ich mag die Serie, aber dann, das war ja noch zu einer Zeit, wo die ja dann. Ich suchte die irgendwie nicht so wie andere Leute. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist auch verständlich, aber als die lief, da lief der noch im Fernsehen. Und wenn die Staffel halt zu Ende war, dann muss man ja warten, bis sie dann kam. Und ich denke mal, dass Netflix und Co., die haben das Sehverhalten schon so geändert, mittlerweile, so geht es mir zumindest, dass ich, also das bei Game of Thrones, das war eigentlich noch eine Ausnahme. Ja. Nochmal, aber ich glaube, ich könnte das auch. War ja auch eine Frage neulich im Forum, ob sie auf einmal veröffentlicht werden oder wöchentlich. Ja. Stimmt. Was ich besser ist. Sagen, dass ich tatsächlich, also klar, ich gucke auch, manche Serien habe ich auch offen mal geguckt, wie zum Beispiel das, was hier gar nicht mehr auftaucht, Dogs of Berlin, kann ich auch nochmal sehr empfehlen, das habe ich tatsächlich sehr weggesuchtet, weil es war so spannend und man musste sofort wissen, wie es weitergeht. Es fing auch super, dass die meisten Serien heutzutage auch nur noch 10 Folgen haben, nicht mehr 20, sondern noch viel zu tun. Man sollte eine Serie bei Zeit einfach abschließen. Also dieses Rausziehen. Ja, stimmt. Dadurch hast du, also man zerstört so viel. Genau, man hat quasi. Oft, nicht immer. Aber. Genau, wie der ein oder andere beim Rollenspiel bei der Beschreibung schon sagt, das ist halt ein System, wo das ganze Fett abgelassen wurde, aber das ganze saftige Fleisch noch von ist. Ja. Und so sind diese Füllfolgen sind halt nicht mehr vorhanden, sondern man konzentriert sich aufs eigentlich wesentliche Geschehen. Das ist doch sehr angenehm. Vor allem hat man einen Abschluss in einer überschaubaren Zeitspanne. Ja, man hat irgendwie die Geschichte zu Ende erzählt und kann einfach sagen, so, ich habe da dieses ewig weiter. Ich weiß nicht, ob das. Also jedenfalls, ich muss sagen, ich habe das damals bei Game of Thrones genossen, wo wir uns wöchentlich bei meinem Schwager getroffen haben, dort, um die Folge zu gucken, weil er als einziger Sky hatte. Und wenn ich jetzt mit meinem Serienkumpel Philipp sozusagen mal montags eine Serie gucke, im Wochenrhythmus finde ich das auch, oder zwei Serien gucke, um genau zu sein, im Wochenrhythmus, das ist auch mal eine super Sache, auf die ich mich einfach freue. Und wenn ich jetzt Witcher halt nicht in 10 Stunden wegkloppe, sondern halt in 10 Wochen, dann habe ich da auch eigentlich viel mehr von, als das so hintereinander weg zu bingen. Der Witcher zählt auch noch zu 2019. Ja, ich habe ihn, deswegen nicht drin, weil ich erst zwei Folgen geguckt habe. Zwei Folgen. Ja, den habe ich auch auf dem Schirm. Fange ich vielleicht auch an. Ist Christoph schon durch? Fragezeichen. Ja, ich habe die letzte Folge heute beendet. Heute morgen. Genau. Und du bist Kenner des Computerspiels als auch der Bücher. Was wurde jetzt eigentlich genau verfilmt? Nur die Kurzgeschichten? Ja, das war erstmal nur die Kurzgeschichten. Also basiert die Serie und die Drehbücher auf den Geschichten direkt. Ich hatte immer den Eindruck, die nehmen die als Grundlage, erzählen aber eine neue Geschichte. Nee, also die Geschichte ist schon dieselbe. Ist schon ein bisschen kreativer ausgeschmückt. Verstehe. Okay. Also es passt nicht alles so, wie es in dem Roman halt in den Kurzgeschichten drinsteht. Aber unterm Strich sind das halt die Kurzgeschichten. Okay. Genau. Und mein Prädikat ist da gut, nicht sehr gut, gut. Solide das. Solide, ja. Mhm. Von meinen Super-Serien, ich habe ja meinen Doom Patrol, Boys und Titans auf den ersten vier Plätzen. Welche würdest du da am höchsten definitiv auch Doom Patrol. Ja, Also Superhelden prägten auch mein Jahr 2019. Da war ich so positiv überrascht von, weil das jetzt ja auch keine Helden jetzt im eigentlichen Sinne sind. Sondern auch eher so zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die irgendwie sehen, dass sie zusammen klarkommen müssen. Und allein das macht schon so viel aus, weil es jetzt nicht wirklich auf deren Kräfte ankommt, bis auf bei zwei, drei Leuten, ist einfach die Erzählweise, die auch ein bisschen ruhiger ist, oftmals. Die Charaktere, die nehmen sich wirklich Zeit auch für die Charaktere, sie zu erklären, in die Tiefe auch zu gehen. Wird also nichts weggerusht oder überlaufen. Auch das so ein bisschen 50er Jahre, stimmt, ja, mit irgendwo doch apokalyptischen Hintergrund. Man hat ja nie die Kakerlake. Ja, die gab es. Die Red Kakerlake sozusagen, die gab es. Ja, und die ist definitiv auch auf Platz 1. Auf Platz 2 hätte ich dann The Boys gesetzt. Mhm. Weil die fand ich halt auch ganz stark. Auch in der Erzählweise oder das, was sie erzählt hat, war ja mal was Erfrischendes. Ja. Dass Superhelden halt nicht immer Superhelden sind unmittelbar, sondern weil die Medien sie dazu sterilisieren. Und hat halt von, das Original ist halt von Garth Ennis, einem der stärksten Comic-Erzähler, die es heutzutage gibt, würde ich sagen. Und hat halt so eine Art Justice League, war wahrscheinlich das Vorbild, gedanklich. Ja. Sehr eindeutig. Und hat aber sozusagen, dass die Superhelden quasi Medienstars sind, die in den Medien super positiv wie Superhelden dargestellt werden, aber in Wahrheit halt ausschweifend leben, ihr Geld für diverse Perversitäten ausgeben. Ja, ja. Also die nehmen halt, die Rettung der Welt ist halt deren Job. Das ist halt für die nur der Job. So, und alles andere. Ja, und zwar die Darstellung dieser Rettung der Welt. Ja. Weil, um mal eine Szene zu nehmen, ich glaube, das mit dem Flugzeug kann man mal erzählen. Ja. Das war jetzt nicht vom Anfang, aber so mit drin in der Serie. Also die Helden wollen oder sollen ein Flugzeug retten, davor abzustürzen. Das klappt aber nicht ganz so, weil ich glaube, der Pilot stirbt. Oder ich weiß gar nicht mehr, warum es nicht so klappt. Auf jeden Fall ziehen sie sich dann aus der Situation zurück. Das Flugzeug wird also abstürzen, die Leute an Bord sterben und keiner wird erfahren, dass sie jemals da gewesen sind, weil wäre ja schlecht, wenn die Leute bei einem Rettungsversuch von ihnen umkommen würden. Ne? Also ganz eiskalt kalkuliert. Ja, und der Superman-Verschnitt da, der hatte einfach auch keinen Bock. Da wollte er einfach nicht retten. Und die Wonder Woman... Der wollte es nicht versuchen, weil er quasi die Gefahr sah, dass dabei Leute sterben. Ja, genau. Also er hat, ja. Also gleich gar nicht versuchen. Ja. Genau. Und dann gab es halt so Vorschläge wie, du kannst doch hier mehrere unter den Arm klemmen und auf die Erde fliegen und wieder zurück und hoch. Und ja, wie lange soll ich denn dafür brauchen? Und hat das dann immer so runtergespielt. Ja, und dann ist das Flugzeug letzten Endes... Genau, und der Einstieg, die Organisation oder The Boys ist ja quasi die... Also der Name kommt ja von einer Gegenorganisation sozusagen, ja, genau, die Superhelden verfolgen oder den Machenschaften nachweisen wollen. Da ist halt ein einfacher Fernsehtechniker, der sozusagen mit seine Freundin so oder seine künftige Freundin oder Frau, so bei den Händen hält. Sehr starke Szene und die löst sich dann plötzlich in einen Schwall von Blut auf. Man sieht kurz einen Superhelden, der mit super Tempo da durchgerast ist, anhalten und dann weiterlaufen, auch zur Rettung der Welt, vermeintlich. Und das ist dann halt quasi ein Unfall, der halt mal so passieren kann. Und obwohl auch nicht zum ersten Mal passiert ist und der dann halt verduscht wird, ihm wird halt eine Ausgleichszahlung gegeben und so weiter. Und naja, im Zuge dessen sucht dann halt einer von dieser The Boys Organisation, Organisation ist gut, auf. Und versucht, den für sich zu gewinnen. Mhm. Ja, so kann man das. Und es gibt auch, was sehr schön ist, es wird auch dargestellt, wenn man mal in den Genuss kommen möchte, einen Superhelden oder Schurken mit unzerstörbarer Haut aus dem Weg zu räumen. Es gibt kreative Lösungen, das zu tun. Ja, es werden diverse ausprobiert. Genau. Also wenn man halt von außen nicht an ihn rankommt, muss man halt von innen an ihn rankommen. Also im Grunde klingt das so wie das, was Rollenspieler am Tisch dann ausprobieren, wenn sie sich ihre Powers durchlesen und sich dann überlegen, richtig, dann könnte ich doch auch, also wenn ich jetzt Flüssigkeiten erwärmen kann ich dann das in Blut kochen? Also so eine Frage kommt da am Spieltisch. Das ja, natürlich. Klingt jetzt so, als hätte man das dann mal in einer Serie erforscht. So, ja, so ungefähr ist es auch. Genau. Und halt auch diese Pannen und Patzer, die da passieren, dann auch sprengende Zeit. Halt, kann man sich ja vorstellen. Ich meine, auch bei der Flash-Serie, wenn man da sieht, wie schnell er da teilweise unterwegs ist, also allein was das physikalisch für Luftreibung etc. bedeuten würde. Klar, aber und so weiter. Ich gucke mir eine Superhelden-Serie ja auch nicht an, weil ich Realismus will. Also nicht unbedingt, nicht, dass die Serien nicht interessant sind, aber... Genau, wenn man sich überlegt, was passiert denn halt, wenn er da super schnell... Und dann tritt man halt jemand in den Weg, dann ist Feierabend. Das halt... Genau. Ja. Das ist halt durchaus das Spannende. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass mir so eine Serie vielleicht auch gefallen, auch wenn ich eher, sag ich mal... Bei Superhelden mehr so den klassischen Ansatz schon eher mag. Also dass das halt eben. Ja, also dass halt da Heldengeschichten erzählt werden, dass da diese Mythologie aufgebaut wird und das muss nicht für mich abgelöscht werden mit realistischer Physik und dass das eigentlich gar nicht geht. Weil ich will den Eskapismus haben. Ich möchte glauben, dass Superhelden dann eben Heldentaten vollbringen können. Wo du bei Daredevil und... da ist das auch schon auch kritischer genau, das sind ja auch ein Häkchen realistischere Superhelden. Ja, das stimmt. Jetzt. Ich sage auch nicht, dass ich das überhaupt nicht mag, nur... Im Mittel mag ich halt schon eher die klassischen Erzählungen. Ja, also Boys ist halt eine Superhelden-Dekonstruktion, während Titans und Doom Patrol sozusagen düstere Superhelden sind. Mhm. Ja. Gut, ja, ich denke, Serien können wir damit abschließen oder habt ihr da noch? Nö. Mir fiel nur ein, warum ich zum Beispiel, warum ich da so wenig dann vielleicht auch zum Gucken komme, weil. Bei mir noch, also ich könnte jetzt den ganzen Schwall noch erzählen, wenn ihr dann einen Punkt hättet, die besten Videospiele der letzten Jahre. Das ist ja auch ein Medium. Aber das machen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber grundsätzlich ist das ja auch noch ein Steckenpferd von mir und ich spiele viel mit den Konsolen und dann bleibt dann die Zeit eben auch einfach nicht. Das ist auch noch ein Faktor, der dazu kommt, dass ich eben doch nicht so viel Serien gucke, wie ich vielleicht gerne möchte. Aber gut, machen wir weiter. Genau, bei den Computerspielen hast du ja auch quasi die drei Tipps, die ich da eigentlich geben müssen, für mich übernommen. Du hättest geben müssen, hast du auch gegeben, oder? Ja, du hast sie gegeben. Ach so! Eigentlich. Ja, also. Kein Problem. Ja, ja, da will ich ganz kurz einwerfen. Jetzt ist ja Red Dead Redemption 2 für den PC erschienen. Ja. Und ist ja, also GTA und so ist ja nicht so meins, weil ich mag halt diese Glorifizierung von Gangster-Sachen halt überhaupt nicht. Eigentlich, deswegen habe ich da auch nie irgendwie groß Bezug zu gefunden. Jetzt habe ich es mir aber gekauft, weil es irgendwie gerade im Angebot war. Was, GTA jetzt? Oder? Nee, Red Dead Redemption 2. Und ach du Scheiße, ist das geil. Klar. Das reißt du auch mit deiner Milch hier. Ja, eines der insgesamt, also abgesehen von der Monetarisierungsdiskussion, die auch Rockstar ganz massiv betreibt und die in vielen AAA-Titeln gang und gäbe sind, ist es künstlerisch, glaube ich, wirklich ein Meilenstein der Videospiele. Auf jeden Fall eines der AAA-Highlights, wenn nicht das Highlight des Jahres. Ja, das jetzt noch eine Top-3-Liste mit Puzzle-Quest-Spielen aufmachen, aber das lassen wir jetzt. Ich wollte es noch ganz kurz anmerken, weil das ist leider auch gerade sich tatsächlich als Zeitfresser für mich entwickelt. Ja, bei Büchern oder Comics noch Anmerkungen. Ich habe viel zu wenig gelesen. Viel zu wenig gelesen. Ja, ich habe auch so die Regelwerke gelesen und Spielanleitungen für Brettspiele. Also für Romane könnte ich jetzt nichts nennen. Ich habe ein, zwei nette Geschichten von Warhammer gelesen. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt... Also Warhammer-Romane. Ja. Aber ja, das ist jetzt kein kulturell großes Highlight. Also ich meine, das möchte ich mal sagen, die Geschichten sind besser als... viele glauben, also wenn man sich jetzt an den Covern orientiert und so. Die Geschichten sind teilweise schon echt gut geschrieben. Also gefallen mir echt ganz gut. Ich meine hier der eine... Wollte jetzt nicht kleinreden. So. Ich meine gerade der eine Autor, der ist auch in Hollywood noch groß geworden und für andere Sachen. Der hat auch bei Warhammer angefangen, ich komme nicht auf den Namen. Wüsste ich jetzt auch nicht, aber... schon einige fantastische Romane, die im Laufe der Zeit erschienen sind. Ja, und natürlich ist das eben für die Leute, die sich eher für den Fluff, also für den ganzen Hintergrund der das Franchise so einmal interessieren, ob das ein 40k ist oder ein Fantasy, ist es natürlich die beste Möglichkeit, weil die mit den Miniaturen Tabletop jetzt wenig am Hut haben oder das nicht interessiert, das zu spielen, die sich halt quasi nicht jetzt Armeebücher kaufen, um da den Fluff für den Volk oder irgend sowas drin zu lesen, ist das die Romane halt dann absolut empfehlenswert. Da lernst du eine Menge. Ich hatte mir, das weiß ich noch, 2017 ganz fest vorgenommen, dadurch, dass es ja halt mit Episode 7 es auch das Franchise-Reboot quasi ja gab, also die Legend-Sachen, die alle aufgenommen wurden, habe ich mir vorgenommen, den Neustart jetzt von Star Wars, den verfolgst du jetzt von Anfang an wieder mit. Weil bei J.J. Abrams und Disney und so, okay, da dachte ich, kann vielleicht jetzt so viel gar nicht passieren. Also schlimmer als Episode 1 bis 3 kann es jetzt wohl kaum laufen. Ja. Und deswegen ist das auch alles wieder komplett auf Null gegangen, weil mich das gar nicht mehr interessiert. Mhm. Ja, ich muss sagen, den offiziellen Comic hier auch, der war so belanglos. Also, bin ich auch enttäuscht. Ich verfolge weiterhin von Star Wars die Sammelreihe mit den Hardcovern. Die ist ja 13 oder 14 Euro kostet im Hardcover. Das ist echt günstig und da sind tolle Sachen dabei. Und auch furchtbare Sachen dabei. Also, die Begründung oder die Entscheidung, das Extended Universe zu Legend zu machen, halte ich persönlich immer noch für eine gute, weil wenn ich die Fortsetzungen sehe, die Star Wars genommen hätte, sind alleine drei Fortsetzungen mit der Timothy Zahn Fortsetzung, das ist vielleicht noch die beste in Buchform, dann gibt es noch Dark Empire, das ist so furchtbar. Ja, es gab schon ganz viel Scheiße. Und dann gab es noch Crimson Empire, wo seine Leibwachen quasi um den Imperiumstitel gestritten haben, das war auch nicht toll. Also, und das waren alleine drei Fortsetzungen, die so gleichzeitig gar nicht hätten passieren können. Es ist klar, dass man da irgendwo einen Schnitt machen musste. Also ich meine, das war 2015, nicht 17. Ja, also ich bin dieses Jahr auch wieder bei der Reading Challenge und auch bei der Comic-Buch-Challenge dabei. Und mein Buch vom letzten Jahr war tatsächlich ein Kundentipp. Also das habe ich gekriegt, als ich am GK-Shop-Stand war. Das ist von Randall Monroe. What if, was wäre, wenn... Quasi ist ein der Randall Monroe? Randall. So. Monroe. Das ist quasi, der macht so Gedankenexperimente oder kriegt in seinem Blog oder auf seiner Website Gedankenexperimente zugesendet oder Fragen zugesendet. Ja. Zum Beispiel, was wäre, wenn man mit einem Flieger auf dem Mars fliegen würde oder sonst was. Und dann, was wäre, wenn die Erde sich mit doppelter Geschwindigkeit drehen würde und so Geschichten. Ganz, ganz interessant. Ich habe das Buch an mich auch. Ja, es gibt, glaube ich, drei Bücher mittlerweile davon. Auf jeden Fall macht er da tolle Fragen, genau, und beantwortet die, ich denke, schon allgemeinverständlich. Und vor allem lustig oft auch. Also auch lustig, genau. Er hat seinen eigenen Humor. Also zum Beispiel ist einmal die Frage, was passiert, wenn alle, die gesamte Menschheit sich in New York da und da versammeln würde und hüpfen würde. Was würde dann mit der Erde passieren? Klammer auf, logischerweise nichts, aber dann hat er halt die Implikation, was passieren würde, wenn diese ganze Erdbevölkerung versucht gleichzeitig zurückzureisen, was das für ein Verkehrschaos ist. Das ist halt auch eine sehr lustige Beantwortung dieser Frage. Ja. Das kann ich echt empfehlen. Das ist toll und soweit ich das quasi ingenieurstechnisch nachvollziehen konnte, gibt er da auch relativ kompetente Antworten. Er versucht das ja mal mit diversen Papers und so zu begründen und wie er drauf gekommen ist, das hat schon Hand und Fuß, auch wenn es jetzt sicherlich nicht hundertprozentig wissenschaftlich ist, sondern natürlich auch ein bisschen populärwissenschaftlich ist oder auch sein muss, wenn man halt sowas macht. Ja, das wäre mal ein Buchtipp. Und bei Comics ist schwierig, aber ich denke, die D&D-Comics kann man ohne weiteres empfehlen. Genauso übrigens wie Gerd und Randall, hatten wir vorhin schon erwähnt, zwei Zwergenbrüder vom deutschen Autor. Gemacht in der erste Band Basisset ist halt auch wie die rote Box gestaltet. Das Expertenset dann halt wie das Expertenset, also blau. Mhm. Und auch genau diese D&D-Schriftarten und so weiter. Und muss sagen, das erzählt eine durchaus runde und interessante Geschichte, die halt immer wieder in die Vergangenheit zurückgreift und zeigt, wie kommt es denn überhaupt dazu. Ist halt ganz witzig gemacht. Also tatsächlich Humor, bei dem man sich ein bisschen mitlachen kann. Ja. Habt ihr noch was? Comics habe ich überhaupt nichts zu sagen. Lese ich eigentlich fast gar nicht. Also ich hatte die beiden Baldur's Gate Comics noch in sehr guter Erinnerung. Den dritten, der ist noch offen. Ja, die spielen in Baldur's Gate, genau. Heute sind aber ganz normalen Dungeons & Dragons Comics. Genau. Die waren aber mit auch Minsk. Mit Minsk eben rum. Und seinem Miniatur-Weltraum-Riesenhamster. Ja. Kobold, der auch einen Drachen ins Auge beißt. Ja, nur ins Auge werfen. Und dann macht Bo den Rest. Ja, das war so, fand ich sehr, sehr lustig. Aber ansonsten habe ich da auch tatsächlich wenig. Also mein Comic-Lesepartner, den ich ja da noch habe, das ist auch schon ein bisschen eingeschlafen, aus zeitlichen Gründen bei ihm. Leider. Da haben wir noch eigentlich noch relativ viel auf Halde. Das müssen wir mal ablesen, so langsam. Also da bin ich eigentlich noch gut bewaffnet, aber die Zeit... Brauchen wir bestimmt. Ja. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit diesen letzten Tipps in den wohlverdienten Berufsalltag, weil unser Urlaub ist leider vorbei. Ich hatte gar keinen. Ach, das war es schon so kurz. Ja, dann haut man rein. So sieht's aus. Bis neue Jahr. Bis dann.